Kinder, Schluss mit der Hektik. Jetzt wird's ganz ruhig. Richtig Radio. Für Leute, die sich eine Kerze anmachen wollen und ein bisschen Rotwein trinken und denken, geht woanders. Oder? Hallo, hallo. Naja, hier ist echt Mann. Kinder, das jetzt mal nur so quasi zur Belehrung. Sicher, Musik geht so, sagen wir mal, hip-hop-esk. Musik geht sicher schwermetallisch, Musik geht aber so geht Musik auch, oder? Klingt doch super. Shadow in the Casper, Artie Barzamian and his Orchestra. Irgendwann early aus den 60s, das war eben der Balkanrock. So, damit fangen wir jetzt mal langsam wieder die Sendung an, oder? Sag mal, hallo, wer bist du denn? Warum rufst du denn hier an? Willst du jetzt hier etwa bei DJ Andy? Hier ist DJ Andy mit dem Hip-Hop-Soundgarden am Dienstag. Nee, Stanislav, ich will nichts gewinnen. Ach so, was denn? Stanislav, die Sendung hat doch noch nicht angefangen. Ja, wie, noch nicht. Naja, angefangen. Wie noch nicht? Ja, die fängt doch erst, die fängt doch immer so an. So hier. Verstehst du? Und das war ja nicht. Ach, ja. Also insofern hat die Sendung praktisch überhaupt noch nicht angefangen. Da muss ja gleich noch einer an, sag mal, was ist denn hier los? Ja, hier ist Bernd das Brot vom Kinderradio. Ja, Kinder, macht mal alle Kinderquatsch. Holt mal eure Fenstermalfarben raus und schmallert schön rum in eurem Kinderzimmer. Mann, ich wäre verrückt hier. Also noch einer. Kinder, die Sendung hat noch nicht angefangen. Aber du bist ja schon da, Kuttner. Naja, weil einer muss ja. Ja, super. Berichte. So, wollen wir nicht erstmal anfangen mit der Sendung? Ja, klar. Bei Hans Etepetete und dann können wir ja mal sehen, was wir machen. Ich hab schon wieder alles vergessen. Ja. Wir haben ja letzte Woche so schön gute Ratschläge verteilt. Dabei war ja kein Vernünftiger, richtig, kein wirklich Vernünftiger dabei, oder? Ich hab keine. Kuttner? Ja. Ich ruf hier nur an, weil ich sagen will, dass du endlich mal mit deiner Sendung beginnen sollst. Ich ruf gleich nochmal an. Ja? Das ist echt der. Ich hab den Hörer gefunden. Das ist echt. Ich bin total doof von dir, was? Wie bitte? Ja, das hab ich doch gehört, Mensch! Du hast in den Hörer gepupst! Toll, toll, toll! Und jetzt aber ab ins Bett, Hände waschen, Zähne putzen! Vielleicht noch deine Milchschnitte hintergeschlungen, sonst ist Mutti ganz böse. Ja. Ja, jetzt schmeißen wir den mal raus, ja? Kannst du vielleicht auf diesen Knopf drücken, mit dem deine Sendung anfängt? Ja, klar kann ich, aber dann muss ich euch gleich mal wieder rausschmeißen. Ja, dann macht es. Dann mach ich das mal, oder? Und dann fangen wir mal, irgendwann mal mit der Sendung an. Mensch, Meier! Ich wär verrückt hier! Oh nö! Ja, na dann! Na klar, ich geh ganz schnell, wenn wir das sehen. Da stellt sich doch gleich eine Frage, genau, die müssen wir erstmal, bevor wir ja mit der Sendung anfangen, habe ich ja eine Frage. Warte, ja. Ja, was denn? Jetzt kommt gleich. Eine musikalische Frage natürlich. Das ist total krank, wenn so viele Leute durcheinander reden. Ey. Ja, das ist schrecklich, oder? Das ist einfach. Ja, mich macht das aber auch total verrückt. Da könnte ich gleich irgendwie ausrasten. Jetzt habe ich meine Lesebrille wieder nicht mit da nicht dabei. Mann, ist das Leben schrecklich. Soll ich dich mal vorbeibringen? So, Kinder, soll ich euch mal langsam erstmal rausschmeißen? Ey, sagt mal, habt ihr eine Erklärung, dass nur Kerle anrufen? Immer, ist das nicht schrecklich? Wollt ihr eine Radiosendung hören, wo sich ein alter Sack mit Kerlen unterhält? Ich nicht? Nein! Was machen wir denn da? Oh Mann, ey, Mädels, seid doch mal nicht so doof. Ach, heute wird ja jede Menge hier verloren. Und das ist aber auch toll, wenn fünf Leute stöhnen und durchatmen. Oh, die Sendung ist mir gleich wieder so total durcheinander. Ist das schrecklich. Der Stein war hier in dessen Freundeland mit dem Taschenrechner in der Hand. Ich schau mich an dich, niemand kam vorbei. Ich mach die Augen so ein Tassel bis drei. Und niemand weiß, was soll der Scheiß? Und niemand weiß, was soll der Scheiß? Wo scheint die Sonne hinter dem Vulkan? Keiner weiß, was für der Herr Sultan. Wir sahen noch in unseren Taschen und auf dann unfallen die Leierflaschen. Und niemand weiß, ach so toll, war alle mitsingen. Und niemand weiß, was soll der Scheiß. Und niemand weiß, was soll der Scheiß. Kinder, ich bin ja jetzt irgendwie. Was soll der Scheiß? Ich bin der Kinder, der sagt, geht los, kauft euch die Platte. Aber an der Stelle würde ich sagen, geht los, kauft euch die Platte. Die ist auch nicht teuer. Guts am Gogo-Snack. So, wir kriegen jetzt hier wieder die Stoppmaschine hier wieder rein. Ah! Langenfeld, mein lieber Freund. Jetzt drücken wir mal. Bom, nee, das war falsch. Irgendwas müssen wir hier drücken. Mode. Ah, genau. Single off, single Q. Was? Single Q, single stop? Was ist denn hier der Mode? Weil das nicht off ist. Single. Ist, genau. Ja? Und jetzt hiermit genau. Bestätigen. Dann nochmal hier. Und dann nochmal hier. Spitze! DJ Andy, du bist ein Profi. Du bist der Einzige, der hier wirklich Durchblick hat, tief in die Eingeweiden der Radiotechnik hinein. Du bist praktisch der Internist dieser Station. Der Internist. Na wieso denn? Internist geht doch. Der Internist ist der bis zum Ellbogen im Bauch von anderen Menschen drin ist. Praktisch. Und aber die anderen sägen Beine ab und Und die Urologen sind da, wo, oh, oh nee, lieber nicht. Und, ne, so, Hals, Nase, Ohren ist klar, oder? Lass uns über Ärzte reden, super Idee. Ärzte? Ja, dann rufen die doch gleich wieder an. Oh ja, spiel mal die Ärzte, spiel mal die Ärzte. Weißt du nicht, dass die so oberflächlich? Ja, klar. Sag mal hier, mal kicken, hallo, was sagst denn du zu Ärzte? Ja, ganz okay, aber die hören die nicht her, oder? Ganz okay, aber die hören nicht her. Das ist so eine Ansage. Hallo? Ja, dann danke ich dir doch mal. Oh, sehr sympathische Ansage. Eine sympathische Ansage. Ja, ich habe nämlich vor allen Dingen auch noch eine Krähenbrüllplatte mitgebracht. Oha. Ja, wie Krähen. Hast du denn heute auch deine Fanny van Damme-Platte mit? Na logisch, halt Fanny van Damme mit. Eine neue ist rausgekommen. Ja, ach nee. Der macht mich echt verrückt. Die alte mit? Nee, die alte ich nicht mit. Ich hab die neue mit. Weihnachtsgeschäft zu tun? Womit, was? Dass jetzt noch schnell eine Platte rauskommt? Ich muss mich jetzt mit drei Leuten unterhalten. Nee, der war irgendwie, glaube ich, der wollte mal seinen ganzen alten Scheiß, das sind so uralte Lieder. Da sind Songs drauf, die hat er... Macht aber auch gerne zum Weihnachtsgeschäft. Als ich Fanny van Damme kennengelernt habe, da hat er mir eine Kassette in die Hand gedrückt mit 6 Songs, die er drauf hatte, von denen, glaube ich, 4 oder 5 so dann nacheinander irgendwann erschienen sind und der eine, der toll war, nie erschienen ist. Und der ist jetzt praktisch hier drauf. So lauter liegen geblieben. Geil, oder? B-Seite meinst du jetzt so hier, ne? Ja, sowas, B-Seitenmäßig. Schick. Ja. So, ich mal. Sag mal, ja. Ich danke dir schon mal für deinen Anruf. Was, jetzt schon? Ja, du kannst ja noch mal anrufen. Ich wollte bloß mal checken, ob mein Anruf auf die holde Weiblichkeit, ob der, Da kannst du, glaube ich, noch ein paar Hörer rausschmeißen. Echt? Warte mal kicken. Hallo? Ja, Ich schmeiße dich mal erstmal alle raus. Ich wollte bloß mal sagen, hallo? Bin ich echt so ein... Hallo? Ja, nee, ist auch... Hallo? Ja, hallo, hallo. Ja, Mensch, ist... Hallo? Ja, pass mal auf. Nee, Birne, du bist hier auch keine... Hallo? Hallo? Ja, naja, siehst du, irgendwie halt echt... Irgendwie hat hier keinen Schlag bei die Weiber. Naja, ist mir auch egal. So, dann fangen wir an mit der Sendung, oder? Bam! Raff! Das ist der Sound, created by... Fritz! Am Morgen, am genau! Abend, bei Tag und in der Nacht. Boah, ich kann den Trailer nicht mehr hören. Habt ihr ein Telefon hier? Postkutsche! Sascha Heiler! Mit Captain Kirk. Ich sage dir. Ich hatte ja Macht, um mich fertig zu machen. Und sprich bitte ins Mikrofon! Scheiße! Ich bin schweißgebadet aufgewacht. Das war vielleicht eine Nacht. So was Blödes hab ich noch nie geträumt. Ich hab aus Verzweiflung gelacht. Denn es war so, ich stand am Strand und vor mir lag ein Wal. Er lebte noch, ich war allein. Es war so eine Qual. Denn ich bin ja kein Herkules und das Tier war tonnenschwer. Und die Wellen haben gerufen, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Also habe ich es nochmal versucht, nochmal mit ganzer Kraft. Die Möwen schrien über mir, wieder nicht geschafft. Da fuhr ein Greenpeace-Schiff vorbei, ich dachte Gott sei Dank. Ich brüllte wie verrückt, es hielt auch an und sang. Ich starrte auf den Horizont, kapierte gar nichts mehr. Da flüsterte der Wind, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Ich war schon völlig fertig, ich konnte nicht mehr stehen. Der Wal lag unverändert da, er hat mich angesehen. Er hat mich ständig angeschaut, egal wohin ich sah. Mir kamen schon die Tränen, es ging mir tierisch nah. Ich hab ihn sogar angefleht, mach die Bitte nicht so schwer. Die Sonne rief, nun mach schon, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Am Morgen hatte ich Muskelkater, ich schleppte mich ins Bad. Ich drehte schnell die Dusche auf, ah, wie gut das tat. Ich hörte meine Familie, sie schrie von irgendwoher. Was tust du unter der Dusche? Schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Ich bin ins Auto gesprungen, ich wollte joggen im Wald. Leider bin ich an einer Ampel auf das Auto vor mir geknallt. Und als ich ausgestiegen bin, da stoppte der ganze Verkehr. Alle stiegen aus und brüllten, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Jetzt muss ich noch das andere Blatt nehmen. Da kam auch schon die Polizei, sie kam in blauem Licht. Es waren ziemlich viele und sie stürzten sich auf mich. Dann ging es mit Sirene sofort an den Strand. Ich muss wohl nicht erwähnen, was für ein Tier ich fand. Und als der Wal mich kommen sah, da freute er sich sehr. Die Polizisten sangen, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Das machte mich so fertig, da hab ich die Nerven verloren. Ich bin einfach weggeflogen, ich glaube mit den Ohren. Ich schwebte durch das Weltall und dann konnte ich wirklich nicht mehr. Denn alle Sterne fiebten, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Fanny van Dan, supi, oder? Der hört echt irgendwie, man kann verrückt werden. Ich weiß nicht, ist bestimmt jetzt die 9. oder 10. oder 8. oder irgendwie sowas. www.fanny-van-dannen.de oder Trikont, da findet man es auch. www.trikont.de, kann man sich nochmal ein bisschen informieren. Auf seiner quasi Fanseite, Fanny van Dan, da stehen auch sehr die ganzen Texte. Was irgendwie ganz schön ist, die kann man sich dann runterladen, ausdrucken, hat man ein schönes Fanny van Dan Büchlein und immer mal Newton-Spruch, wenn man mal einen Newton-Fanny-Van-Dunn-Spruch braucht, kann man den auswendig lernen. Wie zum Beispiel, falsche, kalte, rücksichtslose Freunde hat die Unterhose. Stimmt nicht, ist nicht von Fanny, sondern ist von Ringelnatz. So, ich hab heute hier lauter Verlosungskacke am Hals. Oh, wer will CDs haben? Oh, muss anrufen. Wer will mal ins Theater gehen? Oh, muss anrufen. Wer will mal sich was vorlesen lassen? Muss anrufen. Na, das machen wir vielleicht nach Nachrichten, oder? Ansonsten habe ich hier auch laut ein bisschen Beatles-Kram, Beatles-Zahl und nochmal so Nachtrag eigentlich zu wie hieß es? Halloween. Bin ich eigentlich echt ein Hasser von Halloween. Hallo? Hallo. Was ist denn nur mit Gänseblümchen? Sag mal, bist du gestern auch mit so Masken rumgelaufen und hast bei unbescholtenen Leuten wie mir an der Tür geklingelt und gesagt, oh ja. Gibt Süßes oder es gibt Traures? Oh ja. Ich geb denen ja immer vergiftete Schokolade. Das habe ich gemerkt, mit hat der Bauch hier ganz tough. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Oder ich finde auch so, wobei jetzt bei Schokolade ist es so schwer, wa? Bei so Pfannkuchen kann man doch mal Senf drin machen. Sag mal, warum atmest du denn so schwer? Richtig. Bist du tot? Krank? Soll ich einen Notarzt rufen oder was? Rufst du aus dem Sauerstoffzelt an? Gerade. Bist du Asthmatiker und musst erstmal... Rauchst du zu viel? Was ist los? Mensch, oh ja, oh ja, oh ja. Ich möchte doch bloß Gänseblümchen hören. Was ist ein Gänseblümchen? Kennst du nicht Gänseblümchen? Nee, kenn ich nicht. Das ist ein sehr schöner Song. Such den mal raus und spiel den mal. Von wem denn? Nein, ich will ja nicht. Wenn ich gewusst hätte, würde ich dich ja anrufen, oder? Was ist ein Gänseblümchen für ein Song? Mach dir mal einen Kopf, ey. Kennt da draußen einer Gänseblümchen? Ich hoffe. Nee, schütteln alle mit dem Kopf. Nee. Ey, kümmere dich mal. Was ist denn das für ein Song? Ja, wenn ich wüsste, würde ich ja nicht an. Dann sing doch mal vor, damit man mal so ein... Gänseblümchen auf der Wiese. Wenn ich wüsste, wie geht, müsste ich ja nicht... wie denn weiter? Ungefähr. Ja. Was, das ist ein Kinderlied, das ist aus deiner unglücklichen Jugend, wo dich die böse Heimerzieherin immer mit einem Knüppel gehauen hat und dazu immer sie Gänseblümchen gesungen hat. Ich hab's geliebt, dass sie mich mit einem Knüppel gehauen hat. Ja, das ist natürlich klar. Ihr habt dann irgendwie bestimmte sexuelle Präferenzen, über die ich hier aber nicht reden will. Oh, schade. Das ist eine anstrengende Sendung. Ja. Dann eben nicht. Also. Darum ruf man nur Kerle an, ey, scheiße. Wieso, magst du keine Kerle? Oder? Nee, ich mag keine Kerle. Wieso denn nicht? Die nerven so, ne, weil ich selber einer bin, ich kenne da die Kerle. Da kennst du ihn, kennst du alle. Weißt du, die sind da alle scheiße, kannst du in die Mülltonne treten, das ist doch alles Blödsinn. Du hab dich doch nicht so. Wieso doch denn? Ich bin überhaupt ja nicht verklemmt. Nein, ich hab von mir selber die Schnauze bis hierhin voll, verstehst du? Ich bin mir Kerl genug, wenn jetzt noch so andere Penner ankommen mit ungewaschenen Haaren und dreckigen Fingernägeln, dann geht's mir bis hier. Verstehst du, ich bin da selber eh. Da brauche ich doch, zwei Männer in einem Raum, wirst du verrückt. Wieso? Boah, könnte ich brechen. Na, sofort. Ich bin gewaschen, das ist überhaupt nicht das Problem. Solltest mal sehen, wie ich hier mein frisch gewaschenes Haar locker im Studio wind flattern lasse. Überhaupt keine Frage, auf meine langen, gepflegten Fingernägel runterschaue. Lange Fingernägel, du bist doch die Frau. Also. Ja, nee, ja nicht. Ach so, aber wer hat denn lange Fingernägel? Naja, lang in dem Sinne, dass ich sie wieder mal schneiden müsste. Na, ansonsten sind sie einen halben Millimeter lang, aber das nervt mich schon so. Wenn ich es mir ins Gesicht fasse, dann kratzt das so total. Das gefällt mir überhaupt ja nicht. Rasieren ist wieder was anderes. Hör auf! Mann, das ist so ein Fluch, oder? Dass einem das Haar mitten aus dem Gesicht rauswächst. Da könnte ich auch verrückt werden. Und dann musst du mal elektrische Schneidemaschine ansetzen, dass das wieder verschwindet. Und dann kommt das wieder und dann rasierst du und dann wieder die Haare raus und wieder rasieren und wieder die Haare raus. Ich halte es nicht mehr aus. Könntest du das nicht mal operieren? Na, was denn? Da hört doch der Bartwuchs ohne auf. Naja, meinst du nicht? Meine ich nicht. Hormone, wächst mir vielleicht eine Brust oder was, aber die Haare wachsen weiter. Aber nicht und dann, wenn ich dann so eine quasi weibliche Brust habe, dann ist die Fläche noch viel größer, dann können da auch noch viel mehr Haare wachsen und dann sehe ich irgendwann aus wie Orang-Utan oder was. Dir wachsen dann wahrscheinlich auch die Haare hinten, wenn du ein T-Shirt anhast, kommen die immer auf dem Rücken, kommen die mal langsam hinten rausgekrochen, oder? 3 Zentimeter. Ist das schrecklich. Hör auf! Jetzt sag nicht so eine Sache. Ist das eklig. Ich will doch fürs Gänseblümchen. Na, ich hab doch hier kein Gänseblümchen. Na, kümmere dich. Nein, wie soll ich mich denn kümmern? Was für Idioten lachen da im Hintergrund? Das sind doch auch Kerle, oder? Das sind doch Kerle, die da bei dir im Hintergrund lachen. Das höre ich doch. Ja, ist das schrecklich? Mann, zieh dir irgendwie so einen chemischen Schutzanzug an oder irgendwas. Da sind Kerle im Zimmer bei dir. Nee, das ist nicht. Nee. Ach, erzähl mal so einen Quatsch hier. Aber nicht mit mir. Brrr. Mein Lei, mein lieber Scholli. Nein, ich kann nur so Typen. Ich kann es jetzt so noch genauer sagen. Ich kann einfach Typen wie dich nicht leiden. Verstehst du? Typen an sich, naja, okay, aber verstehst du, was ich meine? Ich wollte das jetzt nicht so direkt sagen, aber bitte, du hast mich herausgefordert. Na, aber ich höre doch in der Stimme, ich höre doch, was du redest. Ich weiß ja, dass ihr das Haar auf dem Rücken hinten aus dem T-Shirt rauswächst. Boah, mein Lieber, und wahrscheinlich hast du im Sommer sehr kurze Hosen. Oder noch schlimmer, so halbkurze Hosen. So eine komischen Ami-kurzen Hosen. Das finde ich ja schrecklich. Weißt du, hier diese Basketballhosen, die so knapp übers Knie gehen und dann noch so eine Springerstiefel dazu. Und dann unten Stachelbeerwaden. Da könnte ich brechen. Und wahrscheinlich noch so einen ausrasierten Bart, oder? Boah, da schüttelt's mich. Ich wäre verrückt. Mein Lieber, Scholli, was ist denn hier wieder los? Scheiße, die Sendung gerät wieder komplett außer Kontrolle hier. Gänseblümchen. Sagt der Gänseblümchen. Ich wäre verrückt. Nicht mit Gänseblümchen. Wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Terrormusik, oder? Ja, genau. Hier, Trullen, Terrormusik. Ach, die ist so super, ey. Kann ich nur empfehlen. Aber ich weiß jetzt irgendwie nicht, auf welcher Website der Song zu finden ist. Der ist doch super. Ist der spitze. Den hören wir uns jetzt mal hier an. Der macht, so echt so eine Truller. Das wollen wir auch. Was machen wir denn jetzt mal hier, Mensch? Scheiße, komm hier. Der hat mal hier gleich wieder total aus dem. I wanna bite your hand. Genau, jetzt machen wir erstmal Gruselmusik. Und dann machen wir doch nochmal Trollenterror hinterher. Und dann kommen Nachrichten und dann geht's mal los. Heute ist auch irgendwie große Verlosung. Und ey, können, ach Mann, ey, wenigstens mal anstandshalber, dass Warte, mal ihr Mädels anrufen. Ich rufe die Wandtelefonzentrale an. Blöd. An der alten Eiche, mal mit behaarten alten Säcken Geduldet rum. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 031 nee, hab ich aber echt keine Lust dazu. 97 so. 110. Genau, jetzt hört euch mal hier die Musik an, gruselt euch ein bisschen, merkt euch den Sound und dann nach dem, Mann! Bam, bam, badadadam, bam, bam, bam. Tell you something you may not understand. But I'm a thirsty vampire. I want to bite your head. Shoot! I want to bite your head. I want to bite your head. Oh, please, please don't scream. I know you think it's grand. When I fly in your window, just let me bite your hand. Just let me bite your hand. I want to bite your hand. And then I bite you. I feel happy inside. It's so delicious that my thirst I can't hide. I can't hide. I can hide. Yeah, you got that something. I think you understand. But I feel that something. I want to bite your hand. I want to bite your hand. Sure, I want to bite your hand. And then I bite you. I feel happy here inside. It's so delicious that my thirst I can't hide. I can't hide. I can't hide. Yeah, you've got that something. I think you understand. But I feel that something. I want to bite your hand. I want to bite your hand. Sure, I want to bite your hand. I want to bite your hand. So, das war jetzt Gene Moss and the Monsters mit Dracula's Greatest Hits. I Wanna Bite Your Hand. Und jetzt kommt nochmal Kitty. Ah, sagt mal, wo finde ich denn die? Scheiße, ich wollte jetzt gerne mal, würde euch gerne mal die Netzadresse durchsagen dazu. Wo? London Music Archives. Ah, da ist, doch, da ist es, oder? Genau. www.chrwradio.com. CHRWRADIO. CHRWRadio. CHRWRadio.com. Da findet man die London Music Archives. Da steht London in kanadisches London, in Ontario, glaube ich. Und da findet man zum Beispiel diese wunderbare Band hier, die gleich eingespielt wird. Kitty heißen die. Kitty mit ihrem super Song. Da muss man schauen, das ist so jahresmäßig geordnet. Muss man im Jahr 1999 schauen und dann findet man Kitty zum Beispiel mit Choke. secret. chrw.com, da findet man's, kann man sie runterladen, hat man eine wunderbare CD oder was auch immer. So, jetzt hier Rams. Der Wind pfeift eiskalt um die Ex. Die Bäume werden kahl und grau. Es ist Herbst, man kann es fühlen. Vom Prenzlberg bis Friedenau. Rückt zusammen, wenn es kalt wird. Der Frost euch in die Glieder fährt. Schöne Stimmen, sanfte Töne. Kommt zu Scala ins Konzert. Fritz präsentiert im Herbst Scala. Scala. Diesen Freitag, 19 Uhr, im Huxleys am Hermannplatz Berlin-Neukölln. Herbst in der Luft und im Radio. Vom RBB. Oh, schön, oder? Mit gelben Birnen hängelt und voll mit wilden Rosen das Land in den See holten schwer. Fritz, Info. Nachrichten. Genau, ich hätte jetzt die Uhrzeit sagen müssen, oder? 22.34 Uhr und zwar die Meldung mit Grischa Sedelke. Der brandenburgische Ministerpräsident Platzek soll neuer SPD-Chef werden. Das gab der stellvertretende SPD-Vorsitzende Beck nach einer Krisensitzung der Landesvorsitzenden in Berlin bekannt. Platzek soll morgen den Spitzengremien der Partei als Nachfolger von Parteichef Müntefering vorgeschlagen werden. CSU-Chef Stoiber will definitiv in Bayern bleiben. Er will nicht als Minister in der neuen Regierung mitarbeiten. Das bestätigte er auf einer Pressekonferenz. Nach dem angekündigten Rücktritt von SPD-Parteichef Müntefering sei er zu der Überzeugung gekommen, dass er die Interessen der CSU eher in München vertreten könne. US-Präsident Bush hat zur Bekämpfung der Vogelgrippe ein Soforthilfeprogramm angekündigt. Dafür werden rund 7 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Nach dem Ausbruch einer Epidemie soll innerhalb von 6 Monaten genügend Impfstoff für alle US-Bürger vorhanden sein. In Pakistan ist die Zahl der Erdbebenopfer auf über 57.000 gestiegen. Fast 80.000 Menschen wurden verletzt. Über 3 Millionen sind obdachlos. Weil Impfstoffe fehlen, sterben immer mehr Verletzte an Wundstarkrampf. Wetter. Die Nacht bleibt regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 8 und 4 Grad. Morgen gibt es dann erstmal Nebel. Wenn der sich aufgelöst hat, kommt auch die Sonne durch. Nur ab und zu schieben sich ein paar Wolken davor. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Verkehr. Der Verkehr Fritz A19 Rostock Richtung Wittstock-Dosse. Zwischen Waren und Wittstock-Dosse ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Ansonsten überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon. Genau, so sieht das aus. This is the moment I want you all to sing along with me. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Well, roll my breakfast, cause I'm a hungry man. Everybody sing. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. You never do nothing to save your doggone soul. Wearing those dresses, your hair done up so right. Wearing those dresses, your hair done up so right. You look so warm, but your heart is cold as ice. Everybody sing, I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. You never do nothing to save your doggone soul. Star. I can look at you and tell you don't love me no more. I believe you're doing me wrong and now I know. I believe you're doing me wrong and now I know. The more I work, the better my money goes. Everybody sing, I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. I said shake, rattle and roll. You never do nothing to save your doggone soul. Shake, rattle and roll. Ach Kinder, ist das nicht schicke Musik, oder? Mann, ey, da könnte halt wieder hier endlos rumgesearched, möchte ich mal sagen. Bob McFadden, Songs Our Mummy Taught Us. Nicht Mami, nicht Mutti, sondern unsere Mumie. The Shake of Agony. Nee, das war Shake, Rattle and Roll. Habe ich noch ein paar andere Songs von dem? Sind die denn auf Zustimmung gestoßen? Muss ich jetzt mal fragen, hallo? Hi, Kuttner. Ist denn die Musik auf Zustimmung? Naja, warum nicht? Naja, was heißt denn da, warum nicht? Na, das klingt mir ja echt nach kompletter Begeisterung. Na, danke. Ja, ja. Dafür ja, reiße ich mir den Arsch auf. Ja, für so, na ja, ja, klar, ja, ja. Ja, warum nicht? Kann man auch mal hören, warum ja. Nicht, ist da nichts Schlechtes? Nee, nichts Schlechtes, aber geht nicht darum, dass ich nicht nichts Schlechtes mache, weiß ich. Ich würde gerne hören, ja, super. Ja, ja, toll. Ja, so eine Musik. Boah, die hat man woanders nicht, wie? Ja, ist doch wunderbar für die Arbeit, die du dir machst immer. Naja, genau, da mache ich mir da viel Arbeit. Naja. Naja, das zeig doch. Gut, na, ich muss dir mal was sagen, ja? Naja, sag doch mal. Da musst, naja, ich meine, musst nicht, aber offensichtlich musste. Dann also, sag. Ich hoffe mal. Also erstens hast du einen halbautomatischen Anrufbeantworter erwähnt, ja? Nee, heute ist er auch nicht. Heute nicht? Warum? Nein, weil der Silizium-Chip-Zusammenbruch hat praktisch. Aha. Festplatte, Harddisk-Crisis. Ach so. Ja. Und dann muss ich mal noch was zu Birnen und dem Kurs. Nee, musst du nicht sagen. Nein, musst du nicht sagen. Möchte ich nee, sonst, nee, möchte ich aber nicht. Ach, gut, na. Oh, schwupp, da war ich wieder mal schneller. Hallo. Nee. Ah, hallo. Ja, hi. Mensch! Mädel! Ach, ich wär verrückt. Na, das ist doch mal schön. Ach, so eine zarte Frauenstimme. Ja, da echt, könnte ich mal hinlegen. Na, es geht ja um diesen Typen, der sich die ganze Zeit Gänseblümchen gewünscht hat. Ja, was ist ein Gänseblümchen? Na, das ist ein Lied. So. Ist ein Lied, ja, das hat er schon gesagt. Ja, ein Sprechgesanglied halt. Ach so, und von wem? Ganz schön feist. Von ganz schön feist? Mhm. Ach so, hast du das da? Na, ich hab den Text hier, weil wir singen gerade so im Gesangsunterricht. Ach so, na dann sing du doch mal vor, dann kann er sich ohne beschweren. Ich glaube nicht. Wieso denn? Das wäre doch schön. Ja. Mensch, wenn du den im Gesangsunterricht hast, dann wird jetzt mal eine öffentliche Probe, ist doch toll. Nee. Ach super, ach doch, bitte mach doch mal. Oh Mensch, bitte mach doch mal. Ich bin auch mal als Chor, also nein, mach ich nicht. Ach Mensch, bitte mach doch mal. Nein. Wieso, kannst du mir wenigstens mal ansingen so? Ich habe ja keine Vorstellung davon. Na, kennst du es nicht, dieses Ich bin ein Gänseblümchen im Sonnenschein? Nee, kenn ich. Echt nicht? Nein! Woher denn? Woher kennt man das denn? Das ist, ja, keine Ahnung, ich kann es vorher auch nicht, aber jetzt, ich find's cool. Ach so. Muss mal gucken in der CD-Sammlung. Sing mal, hab ich sicher nicht. Sing mal noch mal kurz, bloß mal so. Na, dieses Ich bin ein Gänseblümchen im Sonnenschein und durch meine Blüte fließt die Sonne in mich rein. Ich bin ein Gänseblümchen, es mir wird ganz warm. Ich könnte die ganze Welt unter mich selbst umarmen. So. Das ist so ein voll das Happy-Lied halt. Oh. Wie schön die Welt ist, obwohl irgendwie, ja, alles scheiße ist. Das ist ja fast so schön wie, kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher, oder? Das kennst du wieder nicht. Nee. Das kennst du nicht? Nein. Och Mann, echt, wie heißt denn du? Sophie, warum kennst du das nicht? Keine Ahnung. Oh, das müsst ihr vielleicht mal in eurem, wo singst du denn? Ach, das ist, ich bin so ein Musical mit, und da tun wir halt auch so Gesangsproben machen. In einem Musical? Ja. Ah, jetzt hör mal zu. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher und sein Teller wusste weich, alle Kinder rufen gleich Bummi, Bummi, Bummi, Bummi, Bum, Bum, Bum. Sag mal, willst du nicht mal gleich mal mitsingen? Nein, ich glaube nicht. Doch, wenn ich singe. Trotzdem, ich definitiv nicht singen kann. Nein. Ich war neulich... Ich hatte manchmal mache ich auch so Theaterdings. Dann stehe ich auch auf der Bühne mit 5 Schauspielern und wir sollen alle ein Lied singen. Dann steht da so ein Typ, der das kann und sagt, macht mal so. Boah, das wird aber nicht zerkunden. Am besten sie flüstern nur. Genau so ist es. Ich kenne meinen Text nicht. Mann, Sophie, das kriegt man schnell mit. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Und sein Fell war wuschel, weil ich alle Kinder rufen gleich. Bummi, Bummi, los. Kam ein kleiner Teddybär. Mensch! Sophie, komm jetzt hier Gesangsunterricht. Nein. 3, 4. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland. Sophie! Sein Fell ist wuschel. Oh, na. Hallo? Ja? Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Hallo? Nö. Doch Mann, komm jetzt bitte mal, bitte. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzimmer. Ich hab mitgesungen. Ganz leise. Naja, aber ganz leise, wenn man es nicht hört, dann ist es nicht schön. Na doch. Na los nochmal. Kam ein kleiner Teddybär. Nein. Och Mann. Spielzeuglein. Oh, das ist so niedlich, ist wie Gänseblümchen. Ja, aber Gänseblümchen kannst du ja spielen. Wie? Gänseblümchen kannst du ja jetzt spielen. Nee, kann ich ja nicht spielen, habe ich ja nicht hier. Aber ich kann das hier spielen. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Hallo? Nee. Ach, Sophie. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Komm, so. Ach, Sophie! Oh, Sophie! Hallo? Hi. Wer bist denn du? Anja. Anja? Ja. Ach so, falsch. Was? Du kennst das aber, oder? Du, ich war sogar schon bei dir im Studio und hab das gesungen. Nein! Doch. Naja, dann hier. It's your turn, baby. Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeugland daher. Und sein Fell ist wuschelweich, alle Kinder rufen gleich. Bummi, bummi, bummi, bummi, bum, bum, bum. Bummi, bummi, bummi, bummi, bum. Ach, Spitzenlied, oder? Großartig. Ja. Begeisterung macht sich breit. Applaus. Genau. Ja. Ja, ich habe ja noch ein. Ah, was? Gänseblümchen. Kennst du Gänseblümchen? Nee, Gänseblümchen kenne ich jetzt nicht. Kennst du nicht? Nein, und ich muss dazu erst mal sagen, ich wurde gezwungen, hier anzurufen. Also bei von wem denn? Von Max. Er hat gesagt, ruf bei Kuttner an, Kuttner braucht eine Frau. Sag mal, der nervt aber auch ein bisschen, oder? Ach, grauenvoll. Dich auch? Ja. Nein. Doch, doch. Ja? Ja, er ist in deiner Leitung und er probiert durchzukommen. Naja, aber Max, jetzt reiß dich mal zusammen. So geht es auch immer nicht. Nee, grauenvoll. So, ja, genau. Schrecklich. Ja. Ach, nein. Ah, nee. Wie geht's dir? Naja, geht so. Naja. Komm, ich ruf an, los. Freude. Ja. Ah, oh, Freude, Freude. Komm, ich kannte Bummi. Was sagst du? Na, ich kannte ja, stimmt. Genau. Das muss ich sagen. Kam ein kleiner Teddybär aus dem... Das ist doch toll, oder? Ha? Jetzt die Ostler übernehmen die Macht. Natürlich. Jetzt wird Platzek, wird jetzt gleich... Wie heißt das? SPD-Vorsitzender? Ja. Olle Merkel wird Bundeskanzler. Dann hat die nach 2 Jahren abgewirtschaftet. Dann wird Platzek Bundeskanzler. Und jetzt müssen wir bloß noch einen Ostler finden, der noch den CSU-Vorsitzender in Bayern wird. Der Stoiber ablöst. Dann sind alle politischen Machtpositionen erstmal von Ostlern besetzt. Biete du dich doch an. Nein! Nee, ich nicht. Nee. Müssen alle jeden Morgen nein. Bummi singen. Ich bin dann nur, ich würde vielleicht Musikbeauftragter der neuen Bundesregierung unter Platzek dann praktisch werden. Der hat ja, oder? Ja. Ja, und dann würde ich immer schöne, dann würde im Radio immer schöne Musik laufen. Das wäre ja groß, endlich mal vernünftig. Das wäre großartig, oder? Ey. Genau. Stell dich nächstes Mal zur Wahl. Dann würde ich nämlich sagen, unsere Freiheit wird am Hindu-Kusch verteidigt und... Großartig. Aber ich glaube nicht, dass Politik dir steht. Was? Ich glaube nicht, dass Politik dir steht, oder? Dass was geht? Dass dir Politik steht. Steht? Ja. Wieso so soll wie die Politik? Wenn jemanden im Anzug stehen, so dir stehen. Dir steht ihr ach so, Radio. Mir steht die Politik nicht. Nee, stimmt. Nee. Stimmt, nee. Mir steht nur das wilde Rock'n'Roller-Leben. So. Großartig. So, Mann, ey, ich muss mich mal hier sortieren. Scheiße, komm, ich bin ja völlig durcheinander. Wieso? Na, ich bin so unsortiert. Nee, ich muss jetzt hier nämlich. Ich muss jetzt hier gleich verschiedene Sachen verlosen. Oh. Das muss ich jetzt dann aber erstmal ansagen. Aber um das anzusagen, muss ich mich konzentrieren. Siehst du, dabei kann ich dir helfen. Nee, beim Konzentrieren kannst du mir nicht helfen. Doch, das geht. Nee, du kannst mich höchstens beim Ablenken könntest du mir helfen, aber nicht beim Konzentrieren. Also soll ich dir helfen? I've got a beim feeling. Konzentrieren und Auflegen? Ja. Ja, du kannst ja nochmal was Schickes erzählen. Was soll ich denn Schickes erzählen? Na, weiß ich ohne irgendwas Schickes. Was Schickes? Ich bin krankgeschrieben. Spitze! Das cool. Ist ja toll! Das ist total toll. Was hast du? Haben sie dir ein Bein abgenommen? Nein, aber fast. Das ist doch super! Hat man was zu erzählen, oder? Ja, total. Ja, vor allen Dingen der Ast, der hat erstmal losgelacht. Wieso denn? Weil ich erst die Treppe raufgeflogen bin, dann die Treppe runter und dann hier die Treppe rauf. Wie denn das? Ja, das geht, weil wir haben so total kleine Stufen und da bin ich halt Treppe rauf. Ja. Wollte ich die Treppe runtergehen, bin ich so runtergeflogen, wollte ich wieder hochgehen und dann bin ich nochmal. Ja. Ja. So, sag mal, weil jetzt... Ja. Wenn ich jetzt hier verlose... Ja. Wenn ich jetzt... zwei Karten verlose, hättest du denn jemanden, mit dem du da hingehen könntest? Ja. Wohin denn? Egal, wohin. Na, ist doch jetzt egal. Die Frage ist ja nur, würdest du dir lieber was vorlesen lassen? Oder würdest du lieber ins Theater gehen? Oder würdest du lieber eine CD gewinnen? Vorlesen oder Theater. Oder Theater oder CD? Nee, CD nicht. Richtig. Ich glaube, ich würde eher ins Theater gehen. Du würdest lieber ins Theater gehen? Ja. Aber warte mal, dann spiele ich jetzt erstmal die CD... Dann erkläre ich, was im Theater zu holen ist. Und dann hättest du möglicherweise so eine Karte gewonnen. Ja. Hast du denn, wann ist denn das jetzt? Am Sonntag? Klar, habe ich Zeit. In Berlin? Ja. Ja, echt? Ja. Na, dann hör dir erstmal die Musik an, weil die hat mit dem Theater wieder zu tun. Okay. Aber da musst du jetzt mal genau hinhören. Mache ich. Aber wenn dir die nicht gefällt, dann sei ehrlich und dann sag, oh nö, soll lieber jemand anders sehen. Aber die ist so toll. Das ist der alte Volker Spengler. Kennst du Volker Spengler? Kennst du nicht. Volker, das ist einer der total großen Fassbinder-Schauspieler. Absolut dick, sympathisch und drogengezeichnet. Aber ein klasse Typ, Volker Spengler. Das glaube ich dir. Und der singt jetzt hier Beatles, I've Got a Feeling. Okay. Und das hören wir uns jetzt mal an. Okay. Und im Theater würdest du ihn dir anschauen können, wie er I've Got a Feeling singt. Naja, wenn es lustig ist, wieso nicht? Direkt nur lustig ist es nicht. Na, schön, muss toll es ja ist auch es. Nicht sein. Gut, jetzt hör erst mal hin und jetzt sollen die anderen auch alle hinhören. Okay. Jetzt mal alle hinhören und dann wird nämlich hier konzentriert verlost von mir unter dieser Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. So, und um die Verlosung nachher spannender zu gestalten, würde ich jeden zweiten rausschmeißen und jeder dritte, immer zwei rausschmeißen und jeder dritte würde gefragt werden, ob oder was er will. Das war jetzt hier die Telefonnummer und so, Anja, du hörst jetzt hier erstmal schön zu. Yep. I've got a feeling. A feeling deep inside. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling I can't hide. Oh no. Oh no. Oh no. Yeah. Believe me, I hate to miss a train. Oh yeah. Oh yeah. And if you leave me, I won't be late again. Oh no. Oh no. Oh no. Yeah. Feeling that keeps me on my toes. Oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling I think everybody knows. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Everybody had a good time. Everybody had wet dreams. Everybody saw the sunshine. Oh yeah, oh yeah. gerade fühle ich. Fühle ich gute Zeit. Oh ja. Oh ja. I've got a feeling. A feeling I can't hide. Oh no. Oh no. Oh no. Volker Spengler, I've got a feeling. In einer Inszenierung von Stefan Pucher, eines Textes von René Polesch im Prater, in der Kastanienallee. Da kann man, jetzt müssen wir anfangen mit den Verlosungen. Ach so, Anja, bist du noch da? Hallo, Anja? Ja. Ja, du bist noch da. Wie hat es dir denn gefallen? Ausgesprochen gut. Bist du sicher? Ja. Bist du wirklich sicher? Ganz sicher. Echt? Ja. Ja, jetzt ist die Frage, was willst du jetzt? Also jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Also zwei Möglichkeiten scheinen mal aus. Entweder diese CD, auf der dieser Song drauf ist, I've Got a Feeling, ist quasi eine ganze Cover-CD, Beatles-Cover-CD, die aus der Inszenierung stammt. Oder du schaust es dir im Theater an, am Sonntag um 20 Uhr im Prater. Wenn du jetzt in den Prater ist, kriegst du zwei Karten. Ja, wenn die Prater. Jetzt kloppen sich zwar alle um diese Karten, aber ich komme mit ins Prater. Du willst im Prater. Oder du kannst die CD haben. Musst du jetzt wissen. Nein, ich möchte ins Prater. Du möchtest im Prater. Ja. Weißt du, wo du bist in der Kastanienallee? Nein, aber... Warst du da noch nie? Schäm dich! Nein, aber alle, die mitkommen wollen, die kennen das. Da muss man mal hingehen. Ja, das kriegen wir ja Sonntag hin. Schade, dass er der Teufel ist, heißt das Stück. Die Prater Saga 4. Wie heißt das denn? Schade, dass er der Teufel ist. Ah, klingt cool. Doch schon mal super, oder? Ja, natürlich. Teufel. Boah. Schade, dass er der Teufel ist. Also du willst jetzt zwei Karten quasi dafür haben. Und du hast aber am Sonntag auch Zeit. Ja, ich habe Sonntag Und gehst dann auch hin? Natürlich. Ansonsten ist es blöde, wenn die Karten zurückgelegt sind und du gehst ja nicht hin. Nein, natürlich gehe ich hin. Ich meine, die CD kommt nach Hause. Da musst du dann ja nicht weggehen. Dann kannst du zu Hause bleiben. Ich gehe da hin, weil jetzt habe ich schon jemand zugesagt, dass ich da hingehe. Also gehe ich da Echt? Wem denn? Einer Freundin. Deiner Mutti oder was? Nein, meiner Mutti nicht, aber einer sehr guten Freundin. Einer sehr guten Freundin. Bist du sicher? Ganz sicher. Du gehst da dahin? Ja, wenn nicht, schleppe ich einen Mann mit, finde ich auch. Ja, Mann ist auch super. Mann ist immer gut. Natürlich, nimm den Mann mit. Mensch, hör doch mal auf mit deiner blöden Freundin. Dann geht ihr da irgendwie Hände halten, wackelt ihr dann dahin, dann sieht ihr auch scheiße aus. Nein, oder? Und wenn dann Frauen zu zweit werden, dann auch nicht von einsamen Kerlen angesprochen, ist ganz blöde. Oder wenn du angesprochen wirst, dann ist deine Freundin dazwischen wie so Salonlöwe, ist auch doof. Ja, okay, ich gehe mit einem Freund. Oder ihr alleine hin und sucht ja irgendwie einen schönen Typen aus, der davor steht, einen netten Typen aus, der davor steht. Ja, alle, die Lust haben. Ja, weiß ich gar nicht. Ja, die sollen, du stehst da mit einer zweiten, die können alle da auch hingehen, du gehst alleine hin, hast zwei Karten und wackelst, hast eine rote Nelke in einer Bluse. Nein, ich habe einen ganz langen schwarzen Mantel an. Hast einen ganz langen schwarzen Mantel an, wedelst mit einer Karte. Genau. Und die sollen irgendwie rankommen und sagen, ey, sag mal, Anja, hab ich dich neulich am Dienstag am Sprechfunk gehört? Und dann ist dann die Karte noch frei und dann kannst du sagen, ey, tut mir leid, ist schon weg, wenn der blöde ist. Und ja, natürlich, klar, komm, gehen wir beide rein. Ist doch auch super. Großartig. Wollen wir das so machen? Gehst du alleine hin? Ja. Ehrenwort? Ehrenwort. Ehrenwort? Ehrenwort. Und wartest dann darauf, dass... Aber wenn dich jetzt keiner anspricht, ist es auch blöde, oder? Nein, dann nehme ich irgendeinen Penner von der Straße. Naja, das klingt jetzt auch ein bisschen... Nein, ich... Ja, aber du gehst jetzt alleine hin und da hast einen ganz langen schwarzen... Hast du noch irgendwie ein Erkennungsmerkmal? Ja, blaue Jeans halt und eine Brille. Ja, blaue Jeans ist aber auch originell. Brille ist ja auch spitze. Ja, weiß ich nicht. Kannst du dir nicht irgendwas noch anstecken? Ach Gott, was soll ich mir anstecken? Irgendeinen Sticker oder? Ich habe eine schöne Blume, die ich mir anstecken kann. Eine Blume, ja, was denn? Eine türkisfarbene Blume. Eine türkisfarbene Blume, die steckst du dir ins Knopfloch? Ja, genau. Und du gehst jetzt alleine hin? Ja, Kuttner. Und man kann am Sonntag, da müsste man 7:30 ungefähr da sein, im Prater. Na, das wird man noch wohl. Du bist dann aber auch 7:30 da. Ja, ich bin um 7:30. Hast zwei Karten und du würdest dann draußen mit so suchendem Blick stehen. Ja. Und man könnte dich anquatschen. Ja, du darfst mich auch anquatschen. Na, ich bin ja nicht da. Ach, schade. Ja, das ist bitter, wa? Ja. Und dann kannst du, und wenn dann ein netter Typ dabei ist, dann sagst du, ja, ich habe hier noch eine Karte. Ja, dann kannst du den jetzt aber nicht irgendwie dir da bezahlen lassen, oder was? Nein, natürlich. Nein, so viel bin ich nicht. Das wäre jetzt auch gemein. Nein. Gut. Ja. Ja, dann machen wir das so. Hey, cool, danke schön. Echt? Ja. Warte mal, dann muss ich dich jetzt hier auf die Warteschleife setzen. Macht er. Und der Kollege Sedelke nimmt deine Daten auf und mailt die dann irgendwie an die Volksbühne. Das kläre ich dann noch mit ihm. Ey, cool. Dann haben wir jetzt, warte mal, jetzt haben wir jetzt hier, dann ist, ach, bei hier, da ist jetzt schon einmal weg. Also jetzt nur noch. Kommen da noch andere Friteure? Ja, ja, noch cool. Zweimal zwei. Aber vielleicht sollte ich auch immer nur solo, dass immer nur einer hingeht und dann noch einen anderen mitnimmt. Das ist auch viel interessanter eigentlich, oder? Ja, kann als wenn man irgendwie die blöde Freundin am Arsch hat, ey. Das nervt ja, nein, doch. Ich bring. Nein, ja, oder so einen Typen, den man kennt, aber eigentlich, naja, wo man denkt, wäre auch schön, wenn man mal ihn kennenlernen würde. Ja, schrecklich. Oder? Ja, drauf. Dann machen wir das jetzt so. Und du kannst du noch sagen, was die Lesung gewesen wäre? Manuel Andrack. Kenn ich gar nicht. Na Mann, das ist der von Harald Schmidt, der da immer am Rand sitzt und ach immer so. Ja, ja sagt und lacht, wenn Schmidt einen Witz gemacht hat, über den kein anderer lacht. Ach so. Nein, das ist jetzt auch ein bisschen bitter. Der hat so ein Wanderbuch geschrieben über Wandern und Fußball. Der ist so rumgewandert und hat immer alles aufgeschrieben, hat er so gesehen. Und macht jetzt eine schöne Vorleserei-Aktion. Aber der ist schon irgendwie entertaining. Ich möchte trotzdem ins Theater. Das ist jetzt am Freitag um 19:30. Ja, da kannst du ja auch hingehen, kannst ja selber bezahlen mal auch. Ja, am Freitag, um 19:30 liest Andrack in der Volksbühne. Und aber um 8 am Sonntag ist dann hier I've got a feeling. Schade, dass ja der Teufel ist im Prater. Super, oder? Großartig. Dann setze ich dich jetzt hier auf die Warteschleife und der Kollege Sedelke nimmt dich dann an. Tschüss, ja. Anja. Ciao. Ciao. So, jetzt habe ich habe ja versprochen. So, Kinder, tut mir jetzt echt leid. Zwei werden jetzt rausgeschmissen und mit dem dritten unterhalte ich mich wieder, was er wohl will. Schwupp. Hallo? Hallo, wer bist denn du? Naja, auf jeden Fall raus ist er. Hallo? Hallo? Ey, tut mir leid, ich muss dich jetzt rausschmeißen. Doof weil, jetzt. Ja, ist doof, aber du kannst ja trotzdem nochmal anrufen. Danke. Ja? Tut mir wirklich leid, aber das war jetzt mein Prinzip quasi. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Goron hier. Wer? Goron. Goron? Ja. Oh, Goron. Einfach. Goron. Oh. Was willst du jetzt? Ich gehe zum Andrack. Du willst zum Andrack gehen? Ja, na, einer muss das ja anhören, was der zu erzählen hat. Ja, hast du denn jemanden, mit dem du da hingehst? Nee, ich nehme auch jemanden mit. Wie? Ich nehme auch jemanden mit. Nee, sollst du ja nicht. Ehrlich nicht, nein, nee. Ich meine, von den Hörern nehme ich noch jemanden mit. Ach so, naja, genau, du gehst hin, holst dir eine Karte ab und hast noch eine Freikarte in der Hand und man kann dich ansprechen. Ganz genau. Ja, und aber woran erkennt man dich denn da? Ja, woran erkennt man mich? Ich habe einen langen schwarzen Mantel an. Nein, hör auf! Und eine schwarze Hose. Und eine schwarze Hose und noch irgendein Erkennungsmerkmal? Naja, was denn? Und ich trinke einen Becks. Du hast einen Becks in der Hand? Ja. Aber bring ihn vorsichtshalber mit, ich weiß jetzt nicht, ob es in der Volksbühne jetzt Becks gibt. Du müsstest dann vor der Volksbühne mit einer Becksflasche in der Hand davor stehen und dich ansprechen lassen und wenn jemand fragt, hast du noch eine Karte? Oder wenn jemand Sprechfunk sagt, dann hat er schon total gute Chancen. Wer muss meinen Namen sagen? Nee, deinen nicht. Ja, wieso? Na, der muss meinen Namen sagen. Ja, aber ich gebe mir doch die Freikarte. Naja, aber deinen Namen kann man sich doch nicht merken. Ja, das ist ja das. Nein, stimmt doch nicht. Ich gebe doch die Freikarte. Na gut. Also einen Becks. Ich habe einen Becks in der Hand. Du hast einen Becks in der Hand und wenn der Kuttner sagt, hat er schon gute Karten. Dann hat er gute Karten. Und wenn er eine Sie ist, dann hat er noch bessere Karten, oder? Dann hat sie bessere Karten. Dann hat sie noch bessere Karten. Ganz genau. Gut. Also ein Dex. Ja, und wann? Kennwort Kutten am Sonntag, wäre das um 19:30? Nein, nicht Sonntag, nee, Sonntag. Am Freitag. Am Freitag bin ich auch da. Kannst du denn am Freitag? Ja, kann ich. Kannst du das merken? Freitag 19:30. So, jetzt sag nochmal, wann ist das? Freitag 19:30. Wo? Volksbühne. Und was ist da? Andrack liest aus seinem Wanderbuch. Genau. Oh, du bist ja echt ein heller Typ. Na, ich habe ein bisschen aufgepasst gerade. Super, das passiert mir so selten, deswegen bin ich so begeistert. Ja, ne, ich krieg das ja mit, darum dachte ich mir endlich mal jemand, der auch aufpasst. Toll, sagst du mir deinen Namen nochmal? Goron, G-O-R-O-N. Goron? Ja. Ich kannte mal einen Kühlschrank, der hieß Foron. Und ja, so eine Firma gibt's auch noch, die haben eher so Kühlschränke gemacht. Auch genau, Kühlschrank, sag doch, Kühlschrankfirma. Und bist du aber nicht ein Kühlschrank praktisch? Manchmal bin ich cool wie ein Kühlschrank. Ah, der super. Einen Kühlschrank quasi. Okay. Wie alt bist du denn, Goran? Goran, 25, glaube ich. Naja, es ist ein Spitzenalter. Ja, ja, mittendrin. Ja, genau. Ach, na Goran, dann danke ich dir doch mal und setze dich mir auf die Warteschleife. Ganz genau. Sag mal, hast du eigentlich noch einen Themenvorschlag, was ich jetzt hier mit dem Rest der Sendung dann überhaupt noch anfangen kann? Wenn die Verlosung ja vorbei ist, ist die halbe Sendung rum. Jetzt muss ich mir spontan Thema für dich aufnehmen. Naja, bloß mal so, ein Vorschlag. Letzte Frage, was sollte man denn, Mensch, was wäre denn kein guter Rat, also ein schlechter Rat, nachdem letzte Woche ja der gute Rat war? Gut, okay, ja, lass sein, okay. Du warst ansonsten, warst du Spitze. Ich setze dich. Gut, das gibt doch gute Ratschläge, die man nicht haben. Okay, ich setze dich hier auf die Warteschleife, ja? Ja, okay, danke. Gut, danke, tschüss. So, Kinder, ist das anstrengend. Jetzt muss ich wieder zwei rausschmeißen, das tut mir echt doch in der Seele weh. Hallo? Hallo? Oh, hat schon selber aufgeheben. Ja, und der nächste aber auch. Hallo? Ja, ich konnte. Ey, tut mir leid, ich muss dich rausschmeißen. Ich hab dir gesagt, zwei fliegen raus. Nein, ich hab nicht. Natürlich, Bomben, genau so ist es, Mann. Ey, tut mir echt leid, kann ich ja ohne dafür. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, wer bist denn du? Ja, hier, Daniel. Ey, Daniel. Super, geil, dass ich durchgekommen bin. Ja, spitze, und du hast ja Glück, du kannst jetzt so ja was gewinnen. Oh, das ist super. Wie weißt du überhaupt, was du gewinnen kannst? Nee. Ja, ich hab mal gehört, irgendwie ein CD. Ja, CD, also, haben wir ja eben gehört. I've got a feeling. Hier, soll ich nochmal anspielen? Ja, das ist nämlich irgendwie echt mein Lieblingssong. Ist echt mein Lieblingssong da drauf. Weil Ole Spengler auch so echt so arschcool ist, ey. Unglaublich. I've got a feeling. A feeling deep inside. A feeling deep inside. Oh ja. Ja, genau. Der ist da drauf. Sind dann aber noch lauter andere Beatles. Across the Universe, For You Blue, Besame Mucho, seltsamerweise. Dann Run for Your Life, Don't Let Me Down, Two of Us, I've Got a Feeling, I Me Mine, Octopus Garden und so. Endlich war nicht viel, aber. Na Mann, Beatles! Das ist, glaube ich, die Let It Be oder was? Weiß ich auch nicht genau. Aber ja, gut, entweder jetzt CD oder Antraglesung oder das Stück, aus dem die CD stammt quasi. Prater Saga 4, schade, dass er der Teufel ist. Nee, wenn dann die CD, weil ich komme aus Cottbus und die CD. Berlin. Prima, gut, das ist doch super. Dann setze ich dich jetzt hier auch auf die Warteschleife. Alles und, klar, und der Kollege Sedelke nimmt deine Dings, deine Daten, musst du wahrscheinlich deine Adresse sagen und sagen, dass du für die CD zuständig bist. Ja. Ich wollte mal sagen, wie geil deine Sendung immer ist. Ach, danke schön. Na, das hört man doch gerne. Danke. Ja. Tschüss. Ciao. So, Kinder, jetzt, ich muss jetzt hier erstmal, tut mir wirklich leid, ich kann nicht mehr. Das, sowas riecht mich immer so auf, ich muss so Musik hier erstmal wieder machen. Und zwar ist es, ich habe ja vorhin die Krähenbrüll-Platte. The Herter's Crow Calling Record Part 2. Die hört sich echt extrem supi an. Die hören wir uns jetzt mal an und dann geht's hier weiter mit der Verlosung. Also ich wiederhole nochmal. Entweder Diabolo, schade, dass ja der Teufel ist, als CD, mit verschiedenen diversen Beatles-Cover-Versionen. Wir haben kurz gehört, hier Olle Volker Spengler. Ach, der ist so toll, der ist so cool. Ah, der ist so echt so, ach, so arschcool. Wum, wum, wum, wum. Das hört sich dann ungefähr so an hier. Jetzt machen wir ein bisschen vorspulen. Wum, wum, wum. Das wäre die CD, die man hier finden könnte. I've got a feeling deep inside. Oh ja. Oh ja. Oh ja. I've got a feeling. A feeling I can't. Naja, ja, gut. Das könnte man jetzt gewissermaßen gewinnen. Oder man könnte das Stück, aus dem das stammt, da zwei Karten gewinnen. Prater Saga 4, schade, dass er der Teufel ist, in der Regie von Stefan Pucher am Sonntag im Prater, am Sonntag um 20 Uhr im Prater. Oder aber eben eine Lesung von Manuel Andrack aus seinem Wander- und Fußballbuch in der Volksbühne am Freitag um 19.30 Uhr. Wir hören uns jetzt erstmal an Herter's Crow Calling Record Part 2 und dann wird hier weiter verlost. The fifth and final essential call is the roost call. It is a deadly call. Use it when you're in your roost or near your roost in the late evening and crows are coming in. The important secret in calling crows is to call continuously and create as much of a riotous bedlam as possible. Do not allow a second's pause in calling at any time or the crows will flare away. After you have shot, resume your calling with only a split second's pause. Two men calling at the same time is always better than one. Here is a crow hunting sequence. We are now well hidden in a blind near a roost. Glenn is calling to a flock of birds 200 yards away downwind. Keep them up. They're turning. Glenn has switched to the recognition call, mixed with the fighting call, and they are coming in fast, calling for a fight. 80 yards off and still coming. Glenn is reading his call. Guns ready. They're 40 yards off and Glenn is planning that final teasing job. They're on us. Let them have it. Nice work. Three birds and Glenn is after them with that comeback call. There. They're turning and pitching back. Now the fighting call. Mixed with a little comeback call. Here they are again. Two more down. They're interested but cautious. Both Glenn and Russ are calling now. Closer. Closer. Closer. 7 out of 9. Not bad. Wait. Watch that pair coming in from east. They have sighted our own decoy. This is it. That last one nearly got away. Here are a few non-essential calls, but nice to know. The fledgling cry will produce during the nesting season. Here is the love call. It occasionally brings response during the mating season. The command call. It is merely the voice of a flock leader getting his flock ready for movement. Like the greeting call, it is not used in crow hunting. The dying crow call is occasionally successful when given to incoming crows. The highball crow call is sometimes advocated for attracting the attention of distant crows. Do not use this call. The warning call with its three sharp notes goes like this. Do not use this call under any circumstances as it will scare away any crow in the vicinity. With a little patience, you will learn to bring them in fighting mad every time, and when you do, good shooting. Ah, nicht schlecht, oder? Jetzt nicht Musik im engeren Sinne, aber sitzt doch schon. So, jetzt geht hier irgendwie die Verlosung weiter. Ich hab's ja gesagt, entweder die CD von der Prater-Saga 4, Diabolo, schade, dass er der Teufel ist, mit dem wunderbaren Volker Spengler, I've got a feeling, oder das Stück am Sonntag um 20 Uhr im Prater, oder aber eben Manuel Andrack, Lesung, Wandern und Fußball, wie heißt das Buch jetzt eigentlich? Ah, muss man auch mal kicken hier. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall zwei Bücher, zwei Bier und viele Dias. Und außerdem hat er noch seinen Freund Victor Calero dabei. Plus Party hinterher. So, Kinder, tut mir leid. Ich muss jetzt zwei rausschmeißen. Hallo, habe ich gesagt, sind die Spielregeln? Hallo? Hallo? Ey, tut mir leid. Du fliegst raus. Ja, Pech. Ja, aber kannst ja nochmal anrufen. Insofern ist es ja so, hallo, du fliegst aber auch noch mal raus. Ey, jawoll. Ja, Mann, tut mir echt total leid. Hallo? Moin, moin. Moin, moin. So, wofür hast du dich jetzt entschieden? Ich würde sagen, die Diablo-CD. Echt? Ja. Für die CD? Ja, ich kann am Sonntag nicht. Ah, das ist so super, oder? Oh, no. Oh, no. Oh, oh, no. Ja, bist du dir sicher, dass du die haben willst? Ich meine, man muss ja nicht. Nee, man muss sie ja nicht haben. Wenn sie dann bloß rumliegt, ist blöde. Die hat keiner von deinen Freunden, die hat keiner, mit dem du auf dem Schulhof darüber reden kannst und sowas. Du bist ganz alleine damit. Na und? Individuell? Ja, naja, aber es ist jetzt irgendwie nichts, wo man sagt, ey Mann, ey, geil, boah, das, kennst du, hast du auch gehört, boah, so, sondern man ist ganz allein damit. Quatsch, man, in solchen Zeiten ist man nie mit irgendwas alleine, man ist alternativ heutzutage. Ja? Ja, bist du ja sicher, dass du alternativ sein willst? Ja. Dass du das aushältst, die Last jetzt gewissermaßen des Alternativseins. Das ist auch nicht so leicht zu tragen. Ja, das stimmt auch wieder. Bist du denn anders als die anderen? Nee. Was hörst du so für Musik? Ja, viel. Halt auch meinetwegen sowas wie Time with Tiger, was kein Mensch kennt. Oder auch meinetwegen System of a Down, okay. Naja, aber Time with Tiger kennt man ja nur auch wieder. Ja, aber jetzt sieht man nicht so an. Ja? Also, alle Leute, die ich frage, kennen es nicht. Kennen es nicht? Nee. Frag mich mal. Kennst du Time with Tiger? Ja, kenn ich. Hey. Siehst du? Mein lieber Scholli, Leben ist so hart, oder? Jo. Ja, kennst du Jeffrey Lewis? Jeffrey Lewis? Ne. Mann, den kennst du nicht? Schäm dich! Kannst ja gleich was spielen. Mann, Jeffrey Lewis, der ist so cool. Der ist echt so, auch so scheiße cool, ey. Der ist so ein super Typ. Kannst ja gleich mal spielen. Der kommt auch aus dieser Anti-Folk-Richtung. Jetzt gewissermaßen Adam Green, aber auf extrem cool. Kennst du Adam Green? Kennst du Adam Green? Ja. Auch nicht? Adam Green kennst du. Ja. Oder? Der war doch mal mit Kimya Dawson, Moldy Peaches. Moldy Peaches? Ja, da war er noch mit Kimya Dawson, hat er zusammen Musik gemacht. Total lässig. Besser als was er heute macht. Und da, Freund von denen, war Jeffrey Lewis. Und der ist extrem scheiße cool. Der ist so super cool. Der hat einen wunderbaren Song, den spiele ich nachher vielleicht. Der dauert aber fast 10 Minuten. Komm, das lohnt sich. History of Punk. In Lower East Side New York. Die besingt er da. The History of Punk on the Lower East Side. Nicht schlecht, oder? Die hören wir uns nachher mal an. Ach, und, gerne, gerne. Und du willst jetzt hier die haben? I've got a feeling! Ja, Mann. Yo, man! Echt? Ja, auf alles. Bist du sicher? Ja, 100%. Ah, die ist aber echt super. Also ich meine, du machst ja echt wirklich keinen Fehler. Die ist so 1A. Die ist so spitze. Naja, gut, dann will ich sie... Aber ich meine, du musst... Aber wenn... Aber vielleicht freut sich jemand anders mehr darüber. Hallo? Ja, ich überlege das, ja, aber ich freue mich auch sehr darüber. Bist du dir sicher? Ja. Dass du das jetzt gut findest? Ja, natürlich. Okay. Okay, dann hast du es jetzt gewonnen. Danke. Dann stelle ich dich jetzt raus. Danke. Okay, tschüss. Tschüssi. So, aber du weißt, was du willst. Du willst die CD, wa? Ja. Du musst es dem Sidelke draußen sagen, sonst kommt ja durcheinander. Jetzt ist praktisch nur noch eine CD da. Gut, okay. Ja. Tschüss. So, ah, jetzt muss ich wieder zwei rausschmeißen. Ah, was tut mir, ich muss mir das versüßen. Ich muss erstmal noch eine schicke Musik zwischendurch spielen, oder? Mann, tut mir leid. The Golds, Dracula's Dös, Dracula's Little Old Lady from Transylvania. Now there's a 32 hearse around our town, but you'll only see it when the sun goes down. When there is no moon and things get scary, you'll hear them tack it up in the cemetery. He'll race anyone for a pint of juice, so you better watch out for Dracula's deuce. It's a boorish custom painted metal flake black, and he buries it all the competition at the track. He's top eliminator and always gets the cup. You better watch out if he says he'll suck you up. He'll race anyone for a pint of juice. You better watch out for Dracula's deuce. Yeah! I can't stand it! Yeah! Shut up now! First gear! Shut up, Fang! It's alright! You can't stand it! How much juice is there in a little Honda? Shut up, Fang! Let's get a bite to eat! He trophies every week down at Forest Lawn. But when the sun comes up, old Drac is gone. The ghouls all dig him and they really crave when he makes his trophy run and heads for the grave. He'll race anyone for a pint of juice. You better watch out for Dracula's deuce. Here he comes now. Listen to that juice, I can hear it. It's music to my ears. Beautiful. Natasha, kiss me on the neck. I love you. I love this race. We're going to eat tonight. The Gruel mit Little Old... Scheiße, war der falsche Song. Dann hören wir uns den da danach an. Ah, das war jetzt doch Dracula's Dus. So. Hier wird noch verlost. Eine CD von hier Diabolo Schallers, der Teufel ist mit dem wunderbaren Volker Spengler. Ach, den würde ich gerne mal einladen. Der soll einfach mal Geschichten erzählen, aber macht er ruhig nicht. Oh no. Oh no. Oh no. Die wäre zu gewinnen, oder man kann ihn live sehen, wie er I've got a feeling singt in der Prater Saga 4 von Polish in der Regie von Stefan Pucher. Diabolo, schade, dass er der Teufel ist, am Sonntag um 20 Uhr im Prater, oder man kann ihm zu einer Lesung von Manuel Andra gehen. So, tut mir leid, ich muss jetzt wieder zwei Leute rausschmeißen und dann ist der dritte, hallo? Hallo? Ja, Tag, guten Abend. Ja, ey, tut mir leid. Du fliegst jetzt auch raus. Oh. Oh, das Leben ist so hart, ey, hallo? Hallo? Ja, du fliegst aber auch raus. Ja, was? Kann ich ja machen? Naja, doch, klar, natürlich. Tut mir echt leid. Hallo? Hallo? Bist, ja. Ja, ich bin schon wieder, nämlich. Ja, Quatsch jetzt hier raus. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Ich bin der Robert. Robert? Und du willst jetzt hier auch gewinnen? Jupp. Ja, was denn? CD, weil ich kann leider nicht. CD? Ja, aber bist du dir sicher, dass du damit was anfangen kannst? Ja. Willst du nicht lieber eine andere CD gewinnen? Nein, nur diese. Echt? I've got a feeling! Bist du dir ganz sicher? Ja. Wirklich? Ganz sicher. Wirklich? Was machst du denn dann, wenn du die CD hast? Was? Was machst du denn mit der CD? Hören. Echt? Kannst du dir denn so eine Sache anhören? Ja, hör mal. Bist du sicher? Ja. Ey, okay, dann sollst du haben. Okay, danke. So, ich setze dich jetzt hier draußen auf die Warteschleife. Noch eine CD, jetzt sind die CDs weg. Jetzt kann man noch entweder sich entscheiden, zu Manuel Andrack in die Volksbühne zählen, sich was vorlesen lassen mit Dia-Show und Bier und anschließender Party, oder man geht am Sonntag in Prater. Aber vielleicht, wie gesagt, die Strategie ist eigentlich nicht alleine hin, sondern sich jetzt zwei Karten bestellen, mit einer Karte hin, eine Freikarte in der Hand halten und sich quasi anquatschen lassen und einen Überraschungspartner haben. Ist doch eigentlich eine ganz schöne Idee, oder? Transylvania. Don't touch it. I'm known from London to Pennsylvania. Don't touch it. I drive dirt tracks and through the mud. I guess you might say racing's in my blood. It's a little old lady from Transylvania. I can shut down Bella and Boris too. My mill's fuel injected with witch's brew. Don't touch it, go. My car's painted bright poison apple red, with pipes loud enough to wake up the dead. It's a little old lady from Pennsylvania. Oh my, I drive real fast and I'm really hip. I'm the sweetheart of the vampire crip. When the moon is full, I go kind of hairy, making trial runs to the cemetery. Oh my, I'm too much. I'm the little old lady from Transylvania. I'm known from London to Pennsylvania. I drive dirt tracks and through the mud. I guess you might say racing's in my blood. It's a little old lady from Pennsylvania. Oh, I'm just dying to meet up with that little old winemaker. I'll just shut him down. He thinks he's too much. My witch's brew, my poison apple red candy colored car. So, nochmal die Ghouls. Jetzt mit Little Old Lady from Transylvania. Wir verlosen hier weiter. Gleich fliegen erstmal wieder zwei raus. Tut mir echt leid, aber das ist jetzt so quasi Prinzip geworden. Es sind noch zu haben zwei Karten von Lesung für Lesung Manuel Andrack am Freitag, 4. um 19.30 Uhr. Oder zweimal zwei Freikarten für die Prater Saga 4 am 6. am Sonntag um 20 Uhr im Prater. Hallo? Hallo? Ja, du bist raus. Tut mir echt leid. Oh Mann, ey, tut mir auch leid. Tut mir wirklich echt leid. Hallo, wer bist denn du? Hallo, wer bist denn du? Tamara. Mensch, auch Tamara. Aber du kannst ja nochmal anrufen. Jo. Fliegen ja wieder zwei raus und vielleicht bist du dann die dritte. Okay. Das wäre doch schön, oder? Ja. Oh, das wäre so toll. Jo. Ja, oh, Tamara. Oh, das tut mir so leid. Tschüss. So, hallo, wer bist du denn? Oh, der hat aufgegeben, kann ich auch nicht dafür. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin der Marc. Marc? Ja, danke. So, hast mitgekriegt. Ich bin ja jetzt hier nur mit Verlosung beschäftigt. Ja, sag mal, irgendwie andere Leute, aber ich meine, einfacher ist es natürlich, man stellt irgendwie, sagt, hier, ruft an, bomb. Aber so ist es interessanter. Marc? Ja. Warum schallerst du denn so? Kannst du dein Radio ausmachen mal? Dann hört mich ja meine Frau nicht mehr so. Na und? Na, du gehst jetzt mit deiner Frau dahin? Das ist doch auch Blödsinn. Ja, das wäre aber lustig, weißt du? Was? Das wäre aber lustig. Das wäre super lustig. Na ja, klar. Gib mir mal deine Frau. Ja, hallo. Hallo Frau, wie heißt du? Michi. Frau Michi. Sag mal, der Marc ist ja echt so ein richtiger Theaterfuchs, oder? Der geht ja was voll ins Theater. Von vorne bis hinten immer wieder, oder? Na klar. Der ruft ja hier nur an, weil es umsonst ist. Na, denke ich mal, machen wir die anderen auch, oder wie? Nee, aber andere haben ja vielleicht, wollen ja wirklich ins Theater gehen. Naja, wollen wir ja auch. Ja, warte, naja, sei doch mal ehrlich. Aber eigentlich würdet ihr jetzt lieber in die Badewanne gehen oder Kino kicken oder ProSieben? Nee, eigentlich nicht. Nee, wohin willst denn du gehen? Zu der Antrag-Lesung oder? Naja, eigentlich zu der Lesung. Echt? Hm? Und wohin will der Marc? Das Vater. Echt? Hm? Dann geht er zur Lesung. Ja. Ja, wenn es dein Wille ist, dann geht er zur Lesung. Mhm. Willst du wirklich? Ja, klar. Warum denn? Na, einfach mal ein bisschen Ruhe haben, so vor der ganzen Familie. Ach so. Kann man sich da einfach mal... Was ja, sag mal, kann man auch in den Tierpark gehen, oder? Naja, ist teurer. Ja. Gut, okay. Ach, echt? Naja, ja. Gut. Für die Lesung. Ja. Jetzt ehrlich. Grisha, du hörst... Ach so, der ackert da noch. Grisha, das ist jetzt für die Lesung. Aha. Das ist jetzt für die Lesung, weil der Typ will in Prater gehen, aber die Olle will in die Lesung und jetzt geht's in die Lesung. Hab ich jetzt geregelt, ja? Ist klar. Aha. Okay, ich stell dich raus und du sagst deinen Namen. Jetzt ist der Alte frustriert, oder? Alles, nee, eigentlich nicht. Gut, okay, vielen Dank. Alles klar, danke schön. Tschüss. So. Jetzt fliegen wieder zwei raus, das tut mir echt nur leid. Hallo? Ja, wir haben I've got a feeling. Hallo? Ich komm wieder raus. Ja, schon wieder raus, scheiße. Hallo? Hallo, hier ist Daniel. Daniel? Ja. Mensch. Und du, wie alt bist du denn? 18. Echt? Ja. Bist du ganz sicher? Ja, ja. Bist du wirklich? Krieg mal nochmal nach den Ausweis. Ja, wirklich. Echt? Ja, ja. Aber wohnst du bei Mutti? Ja. Ja. Ja, das ist billiger, wa? Oder? Ja. Immerhin hat man was zu essen, die Wäsche ist gewaschen. Ja. Und das Kinderzimmer so viel räumt. Und man muss keine Miete zahlen und warm ist auch. Genau. Genau. So. Was würdest du jetzt wollen eigentlich? In Prater. Würde ich gerne hingehen. In Prater? Hast du denn jemanden, mit dem du da hingehen kannst? Na, ein Kumpel würde bestimmt echt cool finden, aber du würdest es bestimmt nicht cool finden. Ach so, mit einem Kumpel? Ja. Wie alt ist denn der? 17. Was macht denn der so? Der spielt in der Band. Und ansonsten Schule oder was? Nee. Ja, auch. Ja? Ach, na, dann geh mit deinem Kumpel hin. Den cool. Finde ich ganz schön. Wenn der in der Band spielt, kann er sich da vielleicht nochmal Tricks abkicken oder irgendwas. Ja. War, oder? Ja. Ist ja nicht schlecht. Ja, finde ich gut. Ja, macht jetzt so. Dann jeder mit seinem Kumpel hin. Ja, mach. 1A. Achso, du gehst jetzt im Prater. Genau, denn es sind da noch zwei Karten übrig. Du mit deinem Kumpel im Prater und Ema ist noch eine Antraglesung übrig. Okay, dann setze ich dich jetzt auf die Warteschleife. Der Kollege Sedelke nimmt da deine Adresse auf oder deinen Namen oder was. Und dann ist alles gut, okay? Ja, cool, danke schön. Vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Ja, auf jeden Fall. Tschüss. So. Achso, jetzt haben wir hier aber jetzt... Jetzt wird mal hier eine Musik spielen und dann geht die Verlosung quasi, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so lange hier dauert, dann geht die quasi nach dem nach Nachrichten weiter. Ich muss mal hier noch I've got a feeling! Ich suche mal eine schöne Musik raus, oder? I've got a feeling. That keeps me on my toes. Genau. Oh ja. Yeah. Ach, Fanny van Dunn könnte man spielen. Oh ja. Yeah. Metallica könnte I've man auch wieder feeling. Mal, oder? Was sagt ihr zu Metallica? So, die nächsten können jetzt abstimmen, ob Metallica oder Melanie würde ich auch gerne spielen. Ach, na, ich spiele Metallica, oder? Ja, oh ja, ja. I've got a feeling. Ach, der ist so super, der Spengler, wenn er das singt. Ach, unglaublich. Aber der ist sowieso irgendwie ohne Freude anzuschauen. Also jetzt... Ah, ich würde ja um Prater gehen, glaube ich. Die CD kann man sich da mal noch kaufen. Naja, andererseits kann man sich die CD schenken lassen und eine Prater-Karte kaufen. Wie sich jetzt ohne was billiger ist. Naja, muss irgendwie, ist schwer abzuwägen. Ist schwer abzuwägen. So, na dann nochmal Metallica, Garage Days Night. Everybody's, nee, hier, the thing that should not let it be. Wer die Musik toll findet, man kann sie sich kostenlos, rechtlich, unbedenklich im Internet runterladen. www.metallica.org. Beat wie Beat, wie Beatles. Und dann Alika wie Metallica. Alika. A-L-L-I-C-A. Metallica.org. Da sind dann 15 Songs von den Jungs zu finden. Unter anderem dieser hier. The thing that should not let it be. We'll be right back.

The Clarkwell Kid war das. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, zu verlosen sind schnell auch jetzt einmal zwei Freikarten für Manuel Andrack am Freitag um 19:30 Uhr in der Volksbühne oder einmal zwei Freikarten für die Prater Saga 4, schade, dass ja der Teufel ist, am Sonntag, dem 6. November im Prater um 20 Uhr. So, jetzt wie gesagt, die Spielregeln waren, zwei fliegen raus. Und, hier ist immer die Telefonnummer, genau. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Also wie gesagt, jeder Dritte gewinnt. Zwei fliegen raus, einer ist dran. Hallo? Naja, tut mir leid, hast du schon selber einen gesehen. Bist draußen, hallo? Hey, kannst du wieder Hallo sagen? Ah ja, auch schon Uffi eben. Hallo? Ja, Birne hier. Mensch, Birne! Hallo. Willst du jetzt? Du willst ja bloß irgendwas sagen, oder? Dann sag irgendwann, sonst ist gut, dann kann ich hier weiter verlosen. Naja, pass mal auf, ich würde die schon nehmen. Ja, der musste nicht. Aber ist ja jetzt nicht so, dass die irgendwie schimmelig sind, oder was? Nee. Aber ich hab mir jetzt eine ganze Woche einen Kopf drum gemacht und ich hab dir ein bisschen vorbereitet. Worauf? Und hab einen Song über deine Sendung geschrieben, so einen Rap-Song. Dann bleib mal in der Leitung, ich setz dich mal auf die Warteschleife und mach mal hier weiter, ja? Ja, Juti. Okay, bis dann. So, okay. Jetzt, dann ist der Nächste. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Jana. Diana? Nein, Jana. Jana! So, ja. Wo willst denn du jetzt hin? Zu Andrack. Zu Andrack? Mhm. Ist doch eine klare Ansage. Hast du jemanden, den du da gleich mitnehmen willst, unbedingt? Ich will's eigentlich verschenken. Beide Karten? Yep. Warum denn? An wen denn? Warum willst du nicht selber hingehen? Ich bin in Köln und ich weiß, wer sich da toll freut. Wer denn? Freunde von mir. Ach so, andere ist ja auch in Köln. Nee, aber nicht am Sonntag, oder? Nee, stimmt. Nee, aber der ist grundsätzlich ist er in Köln eigentlich immer. Ja. Ach so, ne, aber wenn... Ach so. Aber jetzt ja nicht. Stimmt, aber warum bist du in Köln? Weil da jemand Geburtstag feiert. Ach so, aber eigentlich bist du nicht in Köln. Nee, oder? Eigentlich bin ich in Kreuzberg. Eigentlich bist du in Kreuzberg, jetzt aber am Freitag in Köln. Genau. Und verschenkst dann aber hier die Karten. Genau. Oder in Köln, nee. Nee. Super. Ja. Naja, gut. Dann müssen wir jetzt hier ja nicht so ein Brimborium machen, oder? Nö, ist alles klar. Also, im Grunde ist alles klar. Ich setze dich jetzt hier auf die Warteschlange. Der Kollege Sedelke nimmt deine Angaben auf. Andrack ist jetzt also weg. Super. Alle anderen müssen jetzt selber hingehen und sagen, ey Mann, ich bin arbeitslos, ich kann nicht so viele Geld zahlen, lasst mich so rennen. Geht vielleicht auch, weiß ich auch nicht genau, kann man ja versuchen. Andrack, Freitag, 4.11.19:30 in der Volksbühne. Jana, vielen Dank für deinen Anruf. Danke. Tschüss. Tschö. So, und jetzt mal schnell, jetzt fliegen wieder zwei raus. Jetzt ist eigentlich nur noch mal zwei Freikarten im Prater, Sonntag, 20 Uhr. Hallo? Ja, hallo. Ja, tut mir leid, du fliegst da raus. Das macht nichts, ich flieg immer. Tschüss. Krieg mal ihn an, Kollege von der Lufthansa. Hallo? Tag. Ja, Mann, du fliegst aber auch raus. Tut mir auch. Also, ciao, Mann. Ja, Mann, ey, das Leben ist echt hart. Hallo? Ja, hi, Kuttner. Ja, wer bist denn du? Ich bin der Dirk. Dirk? Ja. Du willst ins Theater gehen? Ich geh ins Theater, na klar. Naja, du musst ja nicht. Ich meine, du kannst ja Sonntag auch schön in die Sauna gehen und danach einen schönen Salatchen essen oder was Leichtes, Fisch oder sowas, dann nach Hause mit der Liebsten und irgendwie ZDF anmachen. Ja, Liebste ist nicht, aber Theater ist doch schon cool. Ich komme ja auch ab und zu mal in die Volksbühne, gell? Echt? Ja. Naja, dann will ich jetzt ja keine Fragen weiterstellen. Gehst du da alleine hin oder wie willst du hingehen? Oder willst du auch mit zwei Karten hingehen und dich quasi ansprechen lassen? Na, ich will schon jemanden vorher finden. Du hast also, schon jemanden? Ja, na. Wen nee, habe ich nicht, aber ich werde da schon jemanden finden. Na, aber ansonsten könnte man das ja auch so machen, wenn du jetzt gewissermaßen ein paar erkennbare Merkmale zeigst, dann würde ich dir auch anbieten, du gehst hin, nimmst zwei Karten, eine für dich und stehst draußen so lässig mit einer übergebliebenen Karte und vielleicht fragt dich dann jemand, ey, sag mal, hast du noch eine Karte? Und dann sagst du, ja, Mann, du scheinst mir sympathisch, komm, gehen wir zusammen rein. Na, ich weiß nicht, Kutter, wir sind beide eh ein Alter, da ist, glaube ich, nicht mehr so angesagt. Meinst du echt? Ja. Wir sind eh ein Alter? Na, fast, Mann, ja. Aber du klingst aber auch schon total so ruinös irgendwie. Ja, hallo, total runtergebrochen über das Verfallsdatum hinaus. Wir sehen uns ab und zu mal, ich weiß, wo dein Tisch ist. Hast du echt noch Haare auf dem Kopf? Nicht mehr so, oder? Doch, habe ich schon. Echt? Ja. Und wie viele echte Zähne hast du nur noch im Mund? Über 32. Echt? Ja. Scheiße. Da komme ich nicht mit. Mann. Ich war heute gerade wieder bei so einer Zahnarzt-Außenstation. Oh, nee, das tut mir leid. Nee, die waren total nett, echt. So ein lässiger Typ, der vor der Türe stand und erstmal eine qualmte, wo ich dachte, super, jemand, der mit Zahnarzt zu tun hat und selber raucht, ist ein sympathischer Mensch, dem man vertrauen kann. Ja, ich gehe jetzt mal jetzt, irgendwann jetzt die Tage, muss ich mal wieder da zum... Aber andererseits, überleg mal, wenn du 32 Zähne hast, dann hast du 32 Zähne, die dir wehtun können. Ja, nee. Da bin ich weit entfernt von. Nee, das kann ja sein, aber so schlimm ist es bei mir nicht. Hast also du. Ich muss jetzt demnächst hier zum Zahnarzt, hier hin. Also ich bin jemand, der noch nie Praxisgebühr bezahlt hat in seinem Leben. Oh. Und das ist, dann Mann. Muss ich den vielleicht revidieren, das kann natürlich sein. Ja. Aber mal 32 ist okay, oder? Wie alt bist du? Na, dein Alter. Das ist doch viel zu viel Zähne hast du dafür, mein Alter. Finde ich dich. Na, wenn ich jetzt mal alles rausnehme, was, dann würde ich so sprechen. Hallo, hier ist euer Jung. Lass uns mal wieder ein bisschen unterhalten. Mann. Ach Gott, ist das schrecklich. Dass Leute in meinem Alter überhaupt noch Zähne im Mund haben, finde ich echt eine Zumutung. Finde ich eine Demütigung. Na, komm, also wer öffentlich damit annimmt, dass er mit seiner Tochter Squash spielt, muss auch so. Nehme ich gar nicht an. Habe ich damit annehmen? Na, annehmen. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe eben mal Squash gespielt, da hat mir gleich Kreuzweh getan. Habe ich dann wieder sein gelassen. Gut, das habe ich auch nicht erwähnt. Das hast du auch erzählt, aber das habe ich jetzt nicht erwähnt. Stimmt. Ach Mensch, ach schön, sich mal mit dem Gleichaltrigen zu unterhalten. Ja. Das ist ja, ich setz ja sowieso auf die Alterspyramide. Ey, warte jetzt mal noch 5-6 Jahre, dann sind doch diese ganzen Pillepalle-Wichser, die keine 30 sind, die sind doch total in der Minderheit, oder? Dann wird total Rentnerkultur angesagt sein. Dann werden sich junge Leute, um dazu zu gehören, Rollstühle kaufen, weil sie auch cool sein wollen. Na, ich hoffe doch, ich denke mal... Oder wie sich heute die Opis blöde Nike-Turnschuhe kaufen, um zur Jugend zuzugehören. So ja, ein ich denke mal schon, dass irgendwann wird es mal so weit kommen, die Leute wollen so alt sein wie wir. Genau, denke ich auch. Und dann haben die nicht mehr diese affigen Spangen im Mund. Ich bin so jung, ich habe eine Spange im Mund. Sondern dann ist cool, wer seine Zähne rausnehmen kann und vorzeigen, wenn Fahrscheinkontrolle ist. Das denke ich auch. Du ja nicht, ich aber. Gar nicht eine bestimmte Farbe haben oder irgendein Kennzeichen. Ja, ja. So, dass man da mittendrin ist. Genau. Und die jungen Penner, die werden sich alle die Haare grau färben. Weil sie auch lässig sein wollen, oder? Eine gute Idee. Die fangen ja jetzt schon an, sich die Haare abzuschneiden, weil sie eine Glatze haben wollen. Ja. Die ja dann sowieso alleine kommt. Wir sollten noch ganz schnell ein Färbemittel rausbringen. Ein Färbemittel. Schön, dass man schöne, natürliche, graue Haare hat. Genau, das machen wir. Be cool, be a Rentner. Okay, wie war dein Name? Dirk! Ist immer noch. Mensch, Dirk, das war aber ein erfrischendes Gespräch mit dir. Du hast jetzt die Karten gewonnen. Sonntag. Prater, 20 Uhr. Alles klar. Zwei Karten, nimm den lässigen alten Sack mit. Ja, ja? Auf jeden Fall tun. Okay. Tschüss, Dirk. Bis dahin. Tschüss. Bis dann, ciao. So, jetzt sind alle Karten hier weg. Mann, dafür habe ich wieder... Andere Kollegen machen das in 5 Minuten. Ich brauche 2 Stunden dazu. Na, kann ich jetzt ohne dafür. So, jetzt machen wir hier kurz eine Musik und dann müssen wir sehen, was wir hier mit dem Rest der Sendung noch anfangen, oder? Ach, Melanie. Ja, ich weiß, kennt ihr nicht? Nein, ich bin 16, woher soll ich Melanie kennen? Ja, kann ich doch nicht dafür, dass du 16 bist, Melanie. Musik. das ist echt toll. Oh, bu, bu, bu, bu. So wie Marilyn, I wanna be loved by you. Then I brought it up to the boys in the back room. They got the knack to tune in on me. Then I brought it up to the boys in the backyard. I find it hard to hold on me. I find it hard to hold. I find it hard to hold. I find it hard to hold on me. I find it hard to hold on me. I find it hard to hold. Hard to hold, you know. I've been barefoot. I would be gone in second. Oh, if my man did half of the things that he said. To go to the Bobo's party, one have to go to the company, one have to go to the boys in the back room with their knack to tune in on me, one have to go to the boys in the backyard. I find it hard to hold on to me. I find it hard to hold. I find it hard to hold. I find it hard to hold on. To go to the Bobo's party, one have to go to the company, one have to go to the boys in the back room with their neck to tune in on me, and I wouldn't have to go to the boys in the backyard. I find it hard to hold on me. I find it hard to hold on me. I find it hard to hold. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, Kinder, jetzt ist ja alles verlost. Hat 2 Stunden gedauert. Jetzt ist ja Resteverwertung angesagt. Jetzt müssen wir hier irgendwas aus der Sendung machen. Hallo Birne. Nochmal. Hallo Birne. Hallo Kuttner. Was heißt hier normal, sag mal? Nicht normal, ist unnormal. Ist abnormal. Unnormal, so. Ja, hat mir ja gut gefallen, da deine ganze Verlosung und so. Naja, freut mich ja. Mach ich ja auch nur für dich. Naja, so, dass man da wenigstens mit zuhören kann. Ja, genau. Ja. So, Birne, du wolltest jetzt was singen oder was? Ja. Was, sag mal, was machen wir denn jetzt hier mit dem Rest der Sendung? Naja, wir können das ja so machen. Warte mal, ich frage mal hier noch eben. Warte mal. Hast du Angst? Da, dass jemand anders auch zu Worte kommen könnte. Ja. Doch, ich frage noch mal eben. Hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin Husky. Wer? Husky. Husky. Husky ist doch ein Hund. Ja, na eben. Was heißt denn ja na eben? Du bist doch kein Hund. Nein, aber... Husky, du bist doch wahrscheinlich so ein Mädel. Ja. Mensch! Hm. Na, das ist aber schön. Was machen wir hier mit dem Rest der Sendung? Ja, wir könnten ja so... Birne, jetzt halt aber die Klappe, Mensch! Ich unterhalte mich hier mit einer... Ja, lass den jungen Mann nochmal einen Vorschlag machen. Ja, genau. Das ist kein junger Mann, das ist kein junger Mann, das ist ein alter Sack. Den alten Sack ist mir real. Ja, ja, genau, dann sagt er, lass den alten Sack mal einen Vorschlag machen. Dann lass ich ihn vielleicht einen Vorschlag machen. So, jetzt halt aber die Klappe, Birne. So, Birne, jetzt halt aber die Klappe. Husky, jetzt sag doch mal, lass den alten Sack doch mal einen Vorschlag machen. Ja, alter Sack, bitte. Na, ja, gut. Also, der alte Sack macht jetzt einen Vorschlag. Also, wir haben ja noch fast eine gute Stunde. Oder sagen wir mal 55 Minuten. Ja. Ja. Wir können ja einen Rap-Contest machen. Mensch, jetzt sag doch! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich weiß. Der wanzt sich auch an, das junge Pack ran. Ja. Mach mal altersgemäß, was deiner Ziel, was deiner Altersgruppe entspricht. Ja, gut, also. Irgendwie Volksmusik. Ja, oder wir können auch, also erstmal dieser Rap-Contest halt! Husky, was hast du gesagt? Um die Wette jodeln. Um die Wette jodeln, genau. Weiter, Birne, oder weiter. Wir könnten Geschichten vortragen, aber ich habe mir jetzt einen richtigen Copy gemacht, die ganze Woche. Copy gemacht? Kick bei ja, an. Von Dienstag zu Dienstag. Was unternehme ich jetzt für diese Sendung? Nicht schlecht. Und da ist mir also eingefallen, da habe ich jetzt einen Song geschrieben. Zaplan, Burma! Nee, und dafür mal, bräuchte ich jetzt einen musikalischen Rhythmus. Irgendwie so rapmäßig oder so. Ich weiß ja nicht, ob du sowas in deinem Rap hast. Muss ich jetzt mehr kicken? Die habe ich nicht durch. Naja, aber ich denke, kannst du Klassik bringen oder so? Bin ich jetzt hier Jugendradio-Macher? Auf jeden Fall muss es irgendwie was sein ohne Gesang. Irgendwie was nur Instrumentales. Ah, da muss ich jetzt, warte mal, da muss ich jetzt mehr kicken, ob ich hier irgendwas... Und dann werde ich hier mein super Rap hier für die super Sendung hier. Der Arm nimmt zu und das Niveau nimmt ab. Naja, oder super, Husky, genau. Ja, weil Mensch, du bist ja echt Co-Moderatorin, solltest du ja sein. Das ist irgendwie nicht so prickelnd, finde ich. Ja, aber nun, Husky, nun musst du dir das ja nun doch anhören, weil das, was du jetzt hörst, das ist also... Einmalig, genau. Ja. Das ist also wirklich vom Feinsten, wa? Ich warte jetzt nur, bis DJ Kuttner... Ja, hier wird, ich hab doch keine Instrumentalmusik bei. Bin ich bekloppt oder was? Ja, du kannst meinetwegen leise Fanny Van Damme spielen oder so. Wer ist denn hier so? Bist du das, Husky? Nee. Also ich bin's auch nicht. Seid ihr sicher? Na, ich bin das nicht. Nachher fällt das auf mich zurück. Darum frage ich ja. Nee, also wir sind das nicht. Aha. Also ich darf das mal jetzt so sagen, ja. Ah, hilft dir Metallica weiter, Birne? Ja, Metallica hilft mir auch weiter. Echt? Aber instrumental. Nee, aber nicht instrumental. Na gut, pass auf, ich fange jetzt an zu singen. Ja, fang einfach an zu singen und ich lasse es hier mit der Musik. Genau, wir lassen das mit der Musik und ich singe jetzt hier an Plakt hier für Berlin und Brandenburg und hauptsächlich für dich, Kuttner. Ja, super. Na, ja, weil ich mir ja echt eine Woche einen Kopf gemacht habe. Ich freue mich ja schon wie Sau. Und ich wünsche mir, dass du den Hörerpegel mal ein bisschen hochziehst. Ja. So, dass das mal ein bisschen, dass man da nicht so leise rüberkommt. Ja, dann mach doch mal. Gut. Sprechfunk in so Haus. Kuttners unendlicher Applaus. Kuttners Beinhaus. Das ist dein Haus. Sprechfunk in so Haus. Hörer zum Telefon. Die wollen dich zum Reden zwingen. Du wirst sie aber so zum Rosten bringen. Kuttners Beinhaus. Das ist dein Haus. Sprechfunk in so Haus. Das ist dein Haus. Komme später. Applaus, Applaus. Nun zieh ich Birne bestimmt über Ziel hinaus. Sprechfunk in so Haus. Kuttner, das ist dein Haus. Und jetzt möchte ich mal... Und Husky aber auch null Reaktion, oder? Nee, weil, ja. Naja, und dann? Mal, das ist eben halt Sprechgesang, wa? Ohne Musik. Ja, wer es mag, also... Ohne Uri hat gesagt, wer es mag. Ja, und dann hätte ich natürlich, und dann, wie gesagt, ich habe mir ja die Woche einen Kopf gemacht und bin für dich so, ja, in eine Bücherei gegangen. Nein! Ja! Warum denn? Hast du ein Reimlexikon geholt oder was? Nee, ich habe mir Schiller vorgenommen. Schiller? Ja, ich bin da echt drin gegangen in der Buchhandlung. Was hast du da gelesen, Schicket, von Schiller? Ja, was habe ich da gelesen? Also ich habe da so irgendwelche philosophischen Texte da gelesen. Ist sehr schwer zu lesen, weil der hat eine ganz merkwürdige Sprache, finde ich. Ja, ja. Nimm die Gedichte, das reimt sich aber. Aber Goethe ist von, nee, nicht Goethe, ich rede von Schiller. Ja, aber ich meine, der ist auch gemein irgendwie mit seiner Sprache. Ja, echt? Der spricht in so einer merkwürdigen Reimform. Also ich kann ja mal lesen hier. Im ersten Beinhaus war's, wo ich beschaute, wie Schädel geordnet passten, die alte Zeit gedacht, ich die ergraute, sie stehen, Klammer auf, liegen, Klammer zu, in Reihe geklemmt, die sonst sich hassten und derbe Knochen, die sich tödliche Schlachten schlugen, sie liegen kreuzweis zahm. Und warum hast du das jetzt? Zu rasten. Und warum? Warum liest du das jetzt vor? Warum lese ich ja. das jetzt vor? Naja. Na, weil ich nicht so ganz blöde dastehen will. Ist doch wohl ganz klar. Ja, aber wenn du jetzt keine Begründung hast, dann stehst du ganz blöde da, Birne. Ja, das macht ja nichts, dann stehe ich eben ganz blöde da. Ja, aber ich denke, du willst nicht ganz blöde dastehen. Ja, und? Ich kann nicht ab, ganz blöde dazustehen, ja. Aber nun bin ich echt in dir da reingegangen und habe da echt ein paar... Hast du super gemacht. Na Mann, dann hättest du doch, wenn du jetzt mal schön die Glocke vorgelesen hättest, das wäre doch was Reelles gewesen. Ja, festgemauert in der Erden. Ja, ich will es, die Glocke, ey, das habe ich auch gelesen, aber da bin ich irgendwie nicht ganz schlau geworden. Wieso denn nicht? Ja, weil das noch schlimmer geschrieben ist. Wie? Ja, ganz merkwürdig. Ich sag ja, der schreibt in so einer komischen Ich-Form, ja, also hier im ersten Beinhaus war's, ja, ja oder na, hier. Naja, aber Schiller, oder aber da. Das Ding hier, in die er graute, ich meine, das bringt ja keinen. Nein, aber festgemauert in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt, heute muss die Glocke werden, frische Sellen sei zur Hand. Aber von der Stirne heiß, rinnen muss der Schweiß, soll das Merk den Werk dem Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Ja, verstehst du? Ja, ich weiß ja, das kann man doch vorlesen. Ich weiß ja, Dr. Kuttner, dass das geht du doch. Groß, ich rede dich jetzt mit deinem Titel an, dass du der große Doktor der Philosophie bist. Nein, aber das geht doch. Ja, und du musst ja auch Leute irgendwie akzeptieren, die ja nicht so gebildet sind. Nein, aber ich sag doch nur, nimm die Glocke, das versteht man, kann man vorlesen. Ja, aber... Was sagst du denn eigentlich zu dem Song, den ich hier für dich geschrieben habe? Der war spitze, der war irgendwie total schillermäßig, ich habe ihn nicht verstanden. Ja, ich lese ihn noch mal vor, ja? Und dann lege ich auf, okay? Ja, super, okay, kannst du ganz schnell... Halt, kannst du ganz schnell vorlesen? Ja. Ja, gut, ich kann nicht auf... Birne, ich kann nicht auflegen, kaum erwarten. Ja, ich bitte das. Pass auf, Kuttner in so Haus, Kuttners unendlicher Applaus, Kuttners Beinhaus, das ist dein Haus, Sprechfunk in so Haus, Kuttners... Hörer am Telefon, die wollen dich zum Reden zwingen. Du wirst sie aber so zum Rasten bringen. Kuttners Beinhaus, das ist dein Haus. Sprechfunk in so Haus, das ist dein Applaus. Komme später, Applaus. Nun ziehe ich Birne bestimmt über Ziel hinaus. Sprechfunk in so Haus, das ist dein Applaus, Kuttner. Genau, Stecker raus. Genau. Vielen Dank. Für Fritz und Brandenburg und euch Fans da draußen. Weil tschüss, Birne. Die sind alle da. Tschüss! Ich liebe euch! Ja, ich dich ja auch. Tschüss, mein Jutta. Heuchel ich jetzt mal so hin. Husky! Ja? Ich spiele jetzt eine Musik und dann musst du dir was überlegen, womit du mich unterhalten kannst. Du musst mir was erzählen, ich kann heute nicht mehr. Okay. Okay, echt? Ja, ich super! Ja. Ach, Husky, du bist so toll. Ja, okay. Ci sono più donne nel mondo che pesci nel mare profondo, ragazze che cercano marito, son più delle stelle lassù. Lo so, il cuore mi batti perciò, l'amore in bocca. this? That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, mach ich doch. Hier ist Husky. Hallo Husky. Hi. Hi, hi. Jo. So, du wolltest mir jetzt was Schönes erzählen. Ja, ich hab echt überlegt und das ist sehr schwierig, dich gebührend zu unterhalten. Meinst du? Nee. Ja, klar. Ach, ach, Quack. Also ich hatte jetzt die lustige Idee erst gehabt, als Birne noch dran war, eine Art Fortsetzungsgeschichte für dich zu machen. Ja. Das heißt, der eine fängt an. Ja. Und du gibst, sagen wir mal, du musst nur ganz wenig machen, aber du gibst immer ein Wort vor. So, du gibst ein Wort vor, meldest ja. Den Kloschüssel. Ja. Und dann fängt der eine an zu erzählen und dann muss dieses Wort vorkommen. Ja. Und sagst du, also wenn ihm da nichts mehr einfällt, oder du sagst dann halt irgendwann jetzt Stopp und dann sagst du wieder ein Wort, dann muss der nächste die Geschichte weiterführen, eben auch mit diesem Wort drin oder steigert sich der Meldung, dann sind es zwei Wörter. Husky, bist du überhaupt ein Mädchen? Ja. Ach so. Wieso? Na, du hast jetzt geklungen wie ein Junge im Stimmbruch. Ja, weil ich bin irgendwie krank und. Wie, ach so, wie alt bist du denn und wie krank? Ich bin 16 und ich weiß nicht, wie krank ich bin, aber. Ach so. Ja. Ja. Ach so. Nee. Erzähl doch mal eine schöne Geschichte von früher. Eine Geschichte von früher? Ja, irgendwie sowas. Oh, früher irgendwas. War noch alles besser. Ja, naja, das ist sowieso. Nee, aber eine schöne Geschichte. Naja, das kennst du ja nicht. Na, ja, jetzt sei mal ehrlich, mit 16 ist es irgendwie extrem schwierig, oder? Ja, schon. Ja, ja. Aber ich kenne so schicke Wörter wie Mufuti. Wie was? Mufuti. Was ist ein Mufuti? Multifunk. Ja, das kennst du aber nur aus dem Film. Aus welchem Film? Na, aus Sonderlee. Nee, von meiner Oma. Wir haben nämlich einen. Echt? Jo. Ich konnte das nicht. Echt nicht? Nee, echt nicht. Das meint er das immer. Ich glaube, das ist ein bisschen ausgedacht. Nee, ist nee. Auch fies, oder? Ja. Ja. Naja, ich sag jetzt bloß so, aber ich, also glaub schon. Aber nee, das ist fies, nicht. Jetzt hatte ich gerade was, ich hab hier gerade ein Buch liegen. Ja. Das ist allerdings sehr philosophisch und. Buch ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja, so ja. Wie philosophisch ist denn das da? Sagt dir Felidee was? Felidee? Hm? Ja, sagt mir was. Ehrlich, hast du gelesen? Nee. Die Kiek, wa? Ach so, nee, oh nicht. Nein, nicht, warum? Nee, völlig eine andere Assoziation. Erzähl mal, was ist denn für die Idee? Ein Katzenkrimi ist das. Ein Katzenkrimi? Ja, pass auf, das sind halt quasi Katzen vermenschlicht. Ah ja. Also ein Haufen tote kalte Säcke und... Was heißt denn ein Haufen tote kalte Säcke? Meinst du mich oder was? Nein, Mensch, die Katzen, die da sterben. Und dann gibt es da einen, der klärt die Fälle auf. Ach so. Ja. Echt? Und ich kann ja mal den Prolog vorlesen, wenn du möchtest. Ah ja, gerne. Okay. Die Welt ist eine Hölle. Was für eine Rolle spielt es, was in ihr passiert? Sie ist derart gestaltet, dass ein Leid ein anderes nach sich zieht. Seit die Erde existiert, findet auf ihr eine Kettenreaktion des Leidens und des Grauens statt. Aber vielleicht ist es anderswo nicht besser, auf fernen Planeten, Sternen und Milchstraßen. Wer weiß. Die Krönung all der Hässlichkeiten dieses Universums und der unbekannten Universen ist jedoch mit ziemlicher Sicherheit der Mensch. Die Menschen, sie sind so... Sie sind böse, gemein, verschlagen, selbstsüchtig, habgierig, grausam, wahnsinnig, sadistisch, opportunistisch, blutdürstig, schadenfroh, treulos, heuchlerisch, neidisch und, ja vor allem, strohdumm. Die Menschen, so sind die Menschen. Doch was ist mit den anderen? Und das ist halt der Anfang sozusagen von dem Buch. Ach so. Ich suche jetzt gerade eine Katzenmusik raus, aber ich weiß jetzt nicht, ob es kätzisch ist. Aber wenn, dann ist es vielleicht hündisch. Also, ich würde dir empfehlen, auch noch irgendwie also dazu muss man echt was Gruseliges spielen, weil das ist schon, was der so für Sachen träumt da und so. Ach so, willst du lieber was Gruseliges hören? Na, ich hatte ja eigentlich einen Wunsch an dich, aber ich glaube nicht, ach dass so. Du das hast. Ja, habe ich wahrscheinlich nicht, aber Wunsch mal. Quetschmann kennst du, ne? Klar. Ja. Nee, ja. Habe ich aber nicht. Hast du mich da auch gerade. Oh. War traurige Geschichte mit verbunden. Oh, Mann. Deswegen habe ich jetzt gehofft, du bist doch so jemand, der den wenigstens kennt. Oh, und tut mir leid. Oh, oh. Ja, traurig. Ja, ach, dann machen wir hier noch einen Mumien-Song, oder? Jo. Oh, more sing along with the mummy. Dann danke ich dir mal sehr für deinen Anruf. Jo. Husky, du hast mich ja aufgeheitert durchaus. Ja. Ja. Das ist schön. Okay, und die folgende Musik ist für dich. Oh, danke schön. Tschüss, Husky. Tschüssi. And more sing along. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. said you was high class. Well, that was just a lie. When they said you was high class, well, that was just a lie. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Said you was high class. Well, that was just a lie. When they said you was high class, well, that was just a lie. Well, you ain't never got a rabbit and you ain't no friend of mine. When they said that you was high class, well, that was just a lie. When they said that you was high class, well, that was just a lie. Well, you ain't never got a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. So, da sind wir wieder. Was machen wir jetzt hier? Den Rest machen wir. Resteverwertung, Sendungs. Bobby McFadden war das mit Moss Sing Along with the Mummy. You ain't nothing but a hound dog. Was machen wir hier? Also Resteverwertung, wa? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch. So, hallo, wer bist denn du? Ich bin Ecke. Das ist aber jetzt auch ein bisschen wenig. Ja, wir werden erstmal mit einem wunderschönen guten Morgen, Kuttner. Überhaupt gar nicht. Von mir ist aber nie zu erwarten. Nee, wieso denn nicht? Hier, das kannst du haben. Genau. Ja, du bist ja nicht so unrecht. Ja, willst du doch totale, fiese, fiese, kranke, oh, Hunde. Ja, oder willst du ein bisschen elektrischen Stuhl-Sound haben? Unbedingt. Oh, das ist fies. Puh, das ist fies. Das ist fies, jetzt hör hin. Hörst du den Strom im Hintergrund? Jetzt werden die Dinger da angelegt. Hey, hör da hin! Ja, mach ich ja. Ist ja nicht. Sagen gut durch. Oh, Mensch, wie kann man jetzt hier so abgebrüht sein? So, worum geht's denn jetzt? Wir müssen ja die Sendung noch irgendwie, da noch irgendwie was draus machen, aus scheiße Trillerpfeifen machen quasi. Jo, na, warum denn nicht? Nee, mal, nicht, warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Weiß ich auch. Warum? Warum weiß ich? Nee, sag ich nicht. Ich hab keine Lust, immer sagen. Du hast hast mich viel zu spät dran genommen. Ich wollte nämlich noch was hab ich? Gehen. Ja, genau. Was hab ich? Nichts hast du. Genau. Genau. So, und jetzt? Ja, jetzt, weiß ich nicht. Erzähl mir mal was Schönes. Nee, ich erzähl dir überhaupt nichts Schönes. Natürlich. Nee, das ist nicht mein Job. Sag mal, erzähl mir mal über deine Zähne. Hast du wirklich so einen Nein. Ersatz? Na klar. Jetzt hör auf, ich erzähl dir, sag doch mal. Ich sag dir jetzt mal kein Wort mehr. Wie, guck mal, du bist na, im Radio und erzählst mir nicht. Naja, natürlich, genau. Wie, na, das finde ich ja mal krank. Nee, das ist ja nicht krank. Das ist eben einfach so. Sag mal. Na, sag mal, ja, nicht, sag mal, wenn, also wenn jeder anfängt mit, sag mal, dann wäre ich ja schon gleich verrückt. Kannst du mir bitte eine Frage beantworten? Oh. Das kann ich mir leiden, hör auf damit. Warst mal ganz schnell weg, gell? So, du hast ja jetzt nichts zu sagen, offensichtlich. Naja, dann frag mich. Naja, macht aber auch nichts. Nö. Ich frag mal jemand anders. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo? Dann fragt noch jemand anders. Hallo? Ja, da hast du richtig gefragt. Oh, nee, Birne, hör auf. Schwupp. Hey, nee, warte mal. Was denn? Ich hab mir ein ganz kurzes Gedicht geschrieben. In Blitzeseile. Also, ich bin verzaubert. 25 Kilometer entfernt, am östlichen Rande von Berlin-Spandau. Ja. Zwei, drei Menschenhörer, die an den Radio sitzen. Ja. Wortwörtliche Sprechfunk mit Kuttner hören. Unerträgliche Gelaber und Geschichten. Aber auch Alltägliches ist im Programm. Eingeklemmt im Äther. Klammer auf, Radio, Klammer zu. Ich bin dabei beim Sprechfunk. Birne für Fritz und Kuttner. Mein lieber Scholli, na, das geil, hat was? Ja wieder gesessen. Na, das dir, hat ja wieder gesessen. Das war wieder für meine Fenster draußen. Das war ja wieder unglaublich. Tschüss, ey. Birne. Tschüss. Oh, ho, ho, you and me. Little black bag, how I love thee. Oh, ho, ho, you and me. Little black bag, how I love thee. There was a man in London town who carried a black bag all around. With a big long knife he made his fame. Jack the Ripper was his name. Oh, oh, oh, you and me. Little black bag, how I love thee. Oh, oh, oh, you and me. Little black bag, how I love thee. He'd find his victims late at night and wait until the time was right. Then reach into his bag of black. Quite the cut-up was old Jack. Ho, ho, ho, you and me. Little black bag, how I love thee. Ho, ho, ho, you and me. Little black bag, how I love thee. Finding him was very hard. Just ask the boys at Scotland Yard. He'd do his horrible work, they say. Then in the fog he'd slip away. Oh, oh, oh, you and me. Little black bag, how I love thee. Oh, oh, oh, you and me. Little black bag, how I love thee. They never caught him, so beware. He may still be around somewhere. If you see a man with a bag that's black, run for your life, it might be Jack. Oh, oh, oh, jump for joy. Jack the Ripper, you're my boy. Oh, oh, oh, you and me. Little black bag, how I love thee. Go, Jack, go. Oh, that boy really tears me up. He cuts everybody. Gene Moss and the Monsters waren nochmal mit Little Black Bag. So, hallo. Hallo. Hallöchen. Ach, guck mal an, das ist manchmal jetzt dann, oder? Hallo? Ja, Kuttner, endlich, also wirklich, also ich versuche schon seit um 10 durchzukommen. Nein. Ja, doch. Nein. Ja, und ich finde es schön. Schön, finde ich aber auch supi, dass du jetzt endlich mal durchgekommen bist. Ja. Oder was findest du schön? Ja, ich finde es schön, dass ich auch gestern versucht anzurufen. Gestern? War ich gar nicht da? Was? War ich gar nicht da? Sag mal, rufst du bei jedem an oder was? Nee, ich wollte mich beschweren. Ach so, aber jetzt willst du dich bei mir beschweren oder wie? Da bin ich aber echt der Falsche. Nein, lieber Scholli. Ich wollte vorhin an der Verlosung teilnehmen. Ja, zu spät. Ja, und da haben irgendwelche Leute zu lange geredet und inzwischen hat mich die Telekom rausgeworfen. Oh, ist das gemein, oder? Ist das gemein? Ja, das finde ich schon ein starkes Stück. Da musst du bei der Telekom wahrscheinlich anrufen. Und was sollen die machen? Naja, ist ja, die machen sowieso nichts, aber du kannst dich wenigstens beschweren. Ja. Ohne super Idee, wa? Hab ich ja sowieso massig. Und hier, dieser Birne, oder wie der heißt. Ja. Der, also da muss ich mich auch mal beschweren, ja. Der kommt hier so oft durch, ja. Und redet irgendwas. Ja, aber der schafft's, der macht's eben. Ja, aber habe ich ja auch keinen Einfluss drauf. Ist sein Ding, schafft er irgendwie. Aber manchen interessiert es vielleicht nicht, was er redet. Ja, aber so ist es ja immer. Interessiert ja auch viele nicht, was ich rede. Die versuchen durchzukommen. Da muss man leben mit. Die anderen versuchen durchzukommen und der kommt hier 10, 15 Mal, weiß ich nicht. Ist unglaublich, oder? Und andere hier, die regen sich auf. Ich habe hier schon mich aufgeregt, dass ich da nicht durchgekommen bin. Ich hätte den Computer am liebsten an die Wand geschmissen. Ja, so genau. Ein Glück habe ich hier gerade meine Webseite hier auf, da, wo ich gerade bastel, wa? Ja. Da kann ich mich wenigstens hier ein Glück. Hast du schon mal gekickt bei Vitalika.org? Ah, nee, noch nicht. Naja, mach mal. Bin ich ja noch nicht zu gekommen, wenn ich hier seit du mach doch mal. Vitalika. Vitalika.org. So, jetzt hören wir uns erstmal. Hast du nicht wenigstens noch eine CD übrig oder so? Nee, die kannst du ja da selber runterladen bei Vitalika.org. Da hast du eine schöne CD. Hast du echt eine Spitzen-CD? Ja, um was geht's denn eigentlich hier für ein Thema? Naja, das jetzt ist hier Resteverwertung. Merkst du doch, sind nur noch 40 Minuten. Außerdem kommt jetzt endlich gleich Jeffrey Lewis mit The History of Punk on the Lower East Side. Das interessiert dich da wahrscheinlich auch brennend, oder? Ja, das ist mir schon aufgefallen, dass du öfter Musik spielst jetzt in letzter Zeit, als du irgendwie redest, oder? Naja, weil es so tolle Musik ist. Ja, aber da kommt man doch nicht durch. Ja, da kommt man auch durch. Ja, außerdem geht's ja nicht um das Durchkommen. No Pasaran, wir sind in dem spanischen Bürgerkrieg. Genau. Ich habe hier übrigens beim Anrufbeantworter angerufen. Der ist heute nicht da. Ach so, letzte Mal. Ne? Ja. Kannst du dir das nächste Mal anhören. Und habe ich da das Lied, was ich selber gemacht habe, mal abgespielt. Ach so. Ja. Bei der E-Mail, das geht irgendwie nicht da. Schick mir das doch lieber als MP3. Ja, ich versuche das noch. Naja, dann versuch doch mal weiter. Das ist irgendwie so ein komisches Ding. Das muss irgendwie weitergehen. Das kann jetzt nicht sein, dass es dabei stehen bleibt. Ich weiß ja nicht, das ist irgendwie über ein Megabyte groß auf jeden Fall. Naja, das funktioniert aber. Das musst du als MP3 gehen, als E-Mail. Okay. Hörst du eigentlich den Anrufbeantworter mit, oder? Nee, ich muss ja hier sitzen und reden, dann würdest du dich ja noch mehr beschweren. Nee, ich meinte, wenn du den dann spielst du ja in der Sendung. Ja, mindestens 2 Drittel höre ich schon immer, genau. Und den letzten Drittel nicht, wa? Nee, das kommt nicht. Das ist nicht erste und zweite Drittel, sondern mal so. Okay, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja, ich gehe auch. Genau, tschüss. So, jetzt kommen erstmal The Mummies mit That Girl und dann kommt Jeffrey Lewis mit The History of Punk on the Lower East Side. Yeah.

Und, liebe Studentinnen und Studenten, egal ob ihr kein Geld, keinen Sex oder überhaupt keine Ahnung habt, wie es weitergehen soll, Hauptsache, ihr habt einen gültigen Studentenausweis. Denn mit dem kommt ihr umsonst rein. Die Uni Fritz Disco. Disco. Diesen Freitag ab 23 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Die Uni Fritz Disco im Fritz Club und im Radio. Fritz vom RBB. Genau, sag ich doch, 0:35. Fritz, Info. Nachrichten. Die Meldung mit Grischa Sedelke. Der brandenburgische Ministerpräsident Platzek soll neuer SPD-Chef werden. Das gab der stellvertretende SPD-Vorsitzende Beck nach einer Krisensitzung der Landesvorsitzenden in Berlin bekannt. Platzek soll morgen den Spitzengremien der Parteien als Nachfolger von Parteichef Müntefering vorgeschlagen werden. CSU-Chef Stoiber will definitiv in Bayern bleiben. Er will nicht als Minister in der neuen Regierung mitarbeiten. Das bestätigt er auf einer Pressekonferenz. Nach dem angekündigten Rücktritt von SPD-Parteichef Müntefering sei er zu der Überzeugung gekommen, dass er die Interessen der CSU eher in München vertreten könne. US-Präsident Bush hat zur Bekämpfung der Vogelgrippe ein Soforthilfeprogramm angekündigt. Dafür werden rund 7 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Nach dem Ausbruch einer Epidemie soll innerhalb von 6 Monaten genügend Impfstoff für alle US-Bürger vorhanden sein. In Pakistan ist die Zahl der Erdbebenopfer auf über 57.000 gestiegen. Fast 80.000 Menschen wurden verletzt. Über 3 Millionen Menschen sind obdachlos. Weil Impfstoffe fehlen, sterben immer mehr Verletzte an Wundstarrkrampf. Zum Sport: in der Fußball-Champions League hat Schalke am Abend gegen Fenerbahce Istanbul mit 2:0 gewonnen. Wetter. Die Nacht bleibt regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 8 und 4 Grad. Am Tag gibt es erstmal Nebel, der wird sich irgendwann auflösen und dann kommt die Sonne raus. Nur ab und zu schieben sich ein paar Wolken davor und die Tageshöchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Verkehr. A24 Berliner Ring Richtung Schwerin zwischen Tankstelle Stolpe und Havelland ist ein Schwertransport unterwegs, der nicht überholt werden kann. Und noch ein Schwertransport A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen Ruhland und Schönefelder Kreuz fährt dieser Schwertransport. Ein Überholen ist nicht möglich. Ansonsten überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz. Blue Moon. Sabrina kam vom Charisma-Training, sie wollte zum Mediamarkt die neue CD von Madonna kaufen. Madonna fand sie stark. Da sah sie Dennis in der U-Bahn, er war genau ihr Typ. Sie sprach ihn an und nahm ihn mit. Und Dennis blieb. Dennis hatte kein Zuhause und er fand Sabrina nett. Denn Sabrina hatte ein goldenes Herz und sie war auch gut im Bett. Vielleicht waren sie damals das schönste Paar von Berlin. String Tanga King, String Tanga Queen. Dennis hatte Fotograf gelernt, doch er kam nicht recht voran. Er machte Komparserie und Tizi-Fotos auf der Trabrennbahn. Er hatte keine Träume, aber viele tolle Tattoos. Sein Körper war eine Augenweide und in Schuss von Kopf bis Fuß. Und wenn's um Politik ging, dann winkte er gleich ab. Sie guckten gern TV Total und lachten sich oft schlapp. Wahrscheinlich waren sie damals das schönste Paar von Berlin. String Tanga King, String Tanga Queen. Sie war eine tolle Kassiererin, sie war freundlich und beliebt. Und viele Kunden dachten, Mensch, dass es sowas gibt. Sie kam aus einer kaputten Familie, war selbst auch schon geschieden. Sie wollte keine Kinder mehr, nur ein bisschen Frieden. Nenn mich nicht immer Erotik-Thriller, sagte sie zu ihm. Nenn mich nicht immer Erotik-Thriller, und dann wurden sie intim. Wahrscheinlich waren sie damals das schönste Paar von Berlin. String Tanga King, String Tanga Queen. Und so verging die Zeit, und die Zeit war einfach schön. Aber eines Tages hatte sich Sabrina satt gesehen. Sie sagte, Dennis, du musst gehen. Und er sagte, okay. Er packte seine Sachen und es tat ein bisschen weh. Er sagte leise Danke und gab ihr einen Kuss. Er wäre am liebsten weggeflogen, aber er nahm den Bus. Wahrscheinlich waren sie damals das schönste Paar von Berlin. String Tanga King, String Tanga Queen. String Tanga King, String Tanga Queen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, viel Zeit ist ja nicht mehr, aber sagen wir mal so, dass jeder mal mal so anruft und so sein sagt. An alle Arbeiter, genau, Angestellte, so Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Na Mensch, ihr seid ja zu vielt. Zu viel? Naja, zu dritt. Zu zweit. Aber nein. Lass doch, ist doch cool. Lass. Ja, lass, sag doch. Ja, bin ich auch schon drin? Was? Bin ich auch schon bei euch? Ja, logisch. Ah, fein. Mann, das ist schneller als du denkst. Aus Thüringen. Hallo, bin ich auch schon dabei? Ja, wer seid ihr denn alle? Peter aus Thüringen? Also ich bin Margarita. Margarita. Weißt du noch, wer ich bin, oder nee, hast du schon vergessen? Hab dich schon vergessen. Das kann doch wohl nicht sein. Na, logisch. Nee. Warum soll ich dich jetzt nicht vergessen haben? Also ich hab dich nicht vergessen. Mensch, halt aber die Klappe! Ich hab dich nicht vergessen, das ist aber niedlich. Also ich kann aber was machen, dann kennst du mich vielleicht nicht. Na, mach mal. Kopfstand? Die Kichermaus oder was? Genau. So, sag mal, ich bin total... wollt ihr euch mal ein bisschen selber unterhalten? Und der da noch mit dran ist, wie heißt du denn? Ich bin ja, Peter. Peter aus Thüringen! Ja! Was, du bist auch aus Thüringen? Peter aus Thüringen! Ich bin nicht aus Thüringen! Na, der Peter. Hör ich mich an, wie wenn ich aus Thüringen wäre? Habe gar nicht mit dir geredet. Ach so, warum denn nicht? Ja, weil Peter auch noch... Wer ist denn da noch, außer Peter aus Thüringen? Hier ist noch der Max aus Berlin. Mensch, Peter aus Thüringen und hier Kichermaus, haltet aber die Klappe. Wer ist da noch? Der Max ist hier noch. Der Max. Genau. Genau. Aha. Also letzte Verwertung ist schon mal gut. Und der eine, der da noch mit dran ist, der wusste jetzt schon, wer ich bin, oder was? Ach, hör doch mal auf jetzt, sei doch mal nicht so eitel, das hat ja aus Höflichkeit gesagt. Ich wollte nur eine Freude bereiten, Mensch. Genau, sag ich doch. Mann, dass sie das nicht von alleine, musst du doch von alleine merken. Wie alt bist du denn? Kichermaus. 8. November. Ey, hör mal auf. Was denn, hör mal auf? Wie alt bist du denn? Ja, ich? Ja. Das ist das nicht kapiert. Ach du Scheiße. Dann müsstest du das eigentlich kapiert haben. Was? Kralle, das ist nicht gut. Ey, ich stell mal neu hin drin, das ist mir jetzt zu schlaff. Wer? Ja. Geht das raus? Nein, keiner. Ist jetzt noch ein Vierer also drin. Ich habe meinen Vorschlag zur letzten Sendung noch mit den guten Rat-Tipps und sowas. Ja. Ich habe die Soljanka neu erfunden. Wie denn? Einfach eine ganz normale Dose Gulaschsuppe. 8. November. Ein Löffel Ja, Fleischsalat dazu. Und ein Löffel Fleischsalat dazu? Ja, einwandfrei. Lecker. Da ist ein bisschen Gurke und alles drin, wunderbar. Klingt 1A. Ah. Oh, schwupp raus. Hallo? einfach mitquatschen. Oma raus hier, hallo? Hallo? Ja, ja. Ja, jetzt mach doch mal hier schnell eine Party. Aber was mich ganz besonders gefreut hat, war, alle ruhig und redet nacheinander, Mensch. Ja, genau. Ich komme hier völlig durcheinander. Der liebe Kutner. Jetzt machen wir mal richtig. Einer sagt was, dann sagt der nächste was, dann sagt der übernächste was, dann sagt der überübernächste was. Und dann sagt einer wieder was. Peter aus Thüringen fängt mal an. Okay, ich fand es sehr gut, dass vorhin mal ein Wetter nie kam. Genau, super, dieser, danke. Halt. Dieser Song kam 69 im Beatclub und anschließend, kann ich mich genau erinnern, wurde vermeldet, dass Brian Jones gestorben war. Gut. Nee, nicht gut, aber toll, die Erinnerung. So, jetzt ist die Kichermaus dran. Ja, hier ist Rakete, ey. Wir haben vor kurzem erst telefoniert, 2002. Wisst noch? Wir? Ja. Ja, ich erinnere mich. Ja, alles klar, dann haben wir uns auf Mali unterhalten, welchen Holland arbeiten war als Zimmermann damals. Ach so. Genau. Kicke ihn an. Und dann wollte ich noch Musik machen mit der Wanderkrampfer, war ein bisschen verstimmt. Ah ja. Jetzt ist die Kichermaus dran. Genau. Wo ist die? Kichermaus, wo ist die Kichermaus geblieben? Nee, das wird noch zwei übrig. Die ist jetzt beleidigt, oder? Ja. Die sagt nichts mehr. Die soll nochmal anrufen. Kichermaus. Die ja, können gut. Wir mal versuchen, einen vernünftigen Dialog zu führen. Irgendwie, dass einer spricht und der andere hört zu. Na, mach mal. Natürlich. Ja, mach mal. Ja, kennt hier jemand andere Rival? Genau. Nee. Doch nicht. Du kennst nicht André Rival. Ach so, nee, jetzt, man kennt ja eine ganze Menge, aber alles kenne ich auch nicht. Also, schade. Kurt, Eber, kennst du den denn? Nee, Kurt wer soll Krömer den kennen? Oder? Kurt Krömer, nee, Kurt Krömer, Krömer ist auch eine dufte Person, aber. Kennst du, ne? Ja, cool. André Rival ist echt. Kennst du Kuttner? Wen? Kuttner? Jürgen Kuttner. Pff, halt schon mal gehört, aber. Mensch, jetzt hört doch mal auf hier! Nee, kennst du, Jürgen kennst du. Wer ist denn André Rival? Genau. Ah, oh, das ist ein total geiler Künstler aus Berlin, Mensch. Den müsstet ihr eigentlich kennen. Dann bist du mal, wohl, oder was? Ich muss mal im Internet gucken. Der ist super. Ist ein Kumpel von dir? Nee, wär lustig, wenn er ein Kumpel wäre. Er ist, glaube ich, ein bisschen zu alt. Was macht der denn? Der macht Fotos. Ach so. Und was für Fotos? Passfotos, oder was? Nee, mit so ziemlich bekannten Leuten und so. Da bildet er die bekannten Leute ab und stellt sie dann selber mit in ein Bild. Das ist ziemlich lustig. Ah, ja. Aber ist halt Kunst, war kann man nicht so schief gut erklären, muss man sich angucken. Gut. Ja, Kuddi, Ihnen das ist cool, ja. Ich mache ja eigentlich auch Kunst. Haben wir uns da lange schon da einen Comic. Achso, was denn? Comics? Comic malen, tätowieren. Hallo? Ja, also ich noch jemand. Ach, da ist hier. Von wenn ihr eure Beschwerden abgeben wollt, hier bei Bruno hier, hebe ich euch mal meine Adresse durch hier. Wir sind ja hinten rum. Jetzt sind aber zu viele da, Kunden. Ja, sind zu viele, oder? Hallo? So, aber immer in der Kichermaus. Ich jetzt. Ja, bin ich drin. Jo. Da bin ich schon drin. Bitte, Erste. Wer ist denn jetzt eigentlich noch mit dabei jetzt eigentlich? Du heißt, bist die Magitta oder wie? Bist du jetzt. Also, ihr habt irgendwie eben rausgeschmissen und ich muss das wieder an. Also, die Kichermaus schon wieder. Da ist sag mal, jetzt sind wir jetzt hier aber ohne Spur zu durcheinander, oder? Ja. Genau, jetzt schmeißen wir mal alle raus, machen wir mal eine Musik und dann sagen wir nur, dann können wir im Grunde noch. Tschüssikowski sagen. Jo, da mal ein Ciao, ne? Genau, so sieht es aus. Hallo? Hallo? Genau, hahaha, zu spät, Herzchen. So cool. don't mean no harm. Just wanna rock you. We can move, but we let's go, let's get better one. See, it appears to me you like the way you move. I tell you what I'm gonna do. When you go to Shannon, Fismis mit einem wunderbaren Cover von Rocky Body. So, na, jetzt können wir noch wieder mal quasi Schnelldurchlauf machen, oder? Jeder sagt nochmal ein Lässchen, einen schönen Satz und dann ist die Sendung auch zu Ende. Hallo, welcher Satz kommt dir denn da jetzt in den Sinn, den du als letzten gerne hier loswerden würdest? Meine Frau hat nach 10 Jahren Warten eine neue Niere. Ich habe mal eine halbe Stunde mit ihr telefoniert. Echt? Ja, vor 3 Jahren ungefähr. Aber deswegen ist jetzt nicht ihre Niere losgeworden, oder was? Nee. Na, dann bin ich ja irgendwie beruhigt. Da war sie schon am Warten. Da war sie schon am Warten? Ja. Und jetzt hat sie eine neue Niere? Ja. Die kommt morgen aus der Reha. Ach so, super. Ja, was, toll. Wie rehabilitiert man sich denn da, wenn man eine neue Niere hat? Wie, was? Was muss man denn da machen, wenn man eine neue Niere hat? Immer viel Bier trinken? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, das erste Jahr oder ersten 2 Jahre kein Alkohol. Ich dachte, dass sie so durchgespült wird oder irgendwas. Nee. Ach Mensch, schön, deine Frau hat eine neue Niere, dann grüß sie morgen mal schön. Ja, mach ich, die wird ja voll. Okay, tschüss. Tschüss. So, hast du auch noch eine schöne letzte Dreisatzgeschichte? Nee, ich wollte eigentlich nur den Leuten, die morgen Klausuren schreiben, viel Glück wünschen, wa? Und naja, die sollen jetzt mal ins Bett gehen. Genau, da hast du da aber, recht. Okay, danke dir für den Anruf. Ja. Tschüss. Ciao. So, hier nochmal ein guter Rat oder eine Dreisatzgeschichte? Ja, naja, bist ja schon drin. Du hast jetzt aber nur... Warum klingst du denn? Ja, Mann, jetzt verarscht mich hier nicht. Hallo, du noch eine schöne letzte Worte? Hallo? Letzte Worte, so Goethe-mäßig, mehr Licht oder irgend so was? Nee. Nee. Irgendeine schöne Dreisatzgeschichte? Ein ganz normaler Satz, Herr Dick. Na los, mach. Ja, nix ist, wie es war und nix war je, wie es hätte sein sollen. Super. Ja. Genau. Und hier noch? Ja, nun ist Sprechpunkt vorbei. Wir können beruhigt ins Bett gehen. Beschweren könnt ihr euch bei Birne. Genau. Ja. Super. Hallo? Ruhig bist du, Pulle kriegst du, ins Bett gehst du, verstehst du. Und was machst du denn da? Unterm Duhl, was machst du denn da? Puppe, Augen ausgenippelt, Nase abgenappelt und Wolle aus Bauch genupft. Oi, oi, oi. Wiederhören. War ein bisschen martialisch, aber schön, hallo? Jo, Kutti, jetzt nochmal nach 3 Jahren nochmal ein schönes Abschiedskommentar. Wenn die Wolken schwer zu Tale hängen, wenn der Bauer spät in Sprudel mäht, so brauchst du auch du mal riechen nicht seinen Pferdchen kümmern. Ja, tschüssi. Ja, danke. Tschüss. Hier noch ein kurzer letzter Satz. Ja, hallo, hier noch ein letzter ordentlicher Satz. Hallo, hier Reiko. Ich hätte noch ich hätte noch eine Aufnahme von dem Gänseblümchen. Ja, spiel mal kurz an, nur ganz kurz. Nur ganz kurz, einmal. Ja, mach. Das dauert aber. Ah, jetzt war es noch schneller. Hallo? Wenn man sieht, wie es ist, sieht es so aus, wie es keiner will. Jawohl, hier noch schön. Hast du gerade gehört, dass das die 87-jährige Frau war, die gerade... Ja, ja, natürlich. War toll, oder? Wahnsinn. Ja, super. Jedenfalls habe ich jetzt noch einen Satz. Na los. Ich bin schweißgebadet aufgewacht nach einer Horrornacht. Sowas Blödes habe ich noch nie geträumt. Ich habe richtig Panik gehabt, bla bla bla. Du kennst den Text, glaube ich. Echt? Ja. Woher denn? Den hast du am Anfang gespielt. Das war nämlich das Lied Wahlkampf von Fanny van Dunn. Ach so, genau. Ach, Mensch. Kick an, genau. Schieb den Wal mein zurück Leben ins Meer. Oh, nee, Börne, jetzt weiter. Jetzt schnell weiter. Hallo? Hallo, letzter Satz. Wer bist denn du? Genau, super. Und jetzt hier allerletzter Satz. Der allerletzte nochmal ein schönes Meeresrauschen von unserer Band geht schneller bei mir. Okay, danke. Das war jetzt der letzte Satz. Ich habe ihn noch hingehört, aber macht ja nichts, oder? Okay, Kinder, tschüss. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Meine Zogen fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen Gefährte mit, es zieht ein Mond. Angst vor dir